Wer sich hängen lässt, den strafft er das Leben. Genau. Wir sind immer gut, ne? Wir können davon profitieren. Kurze, relativ Vorteile. Boah, seid ihr weit weg da hinten. Ich kann gleich anfangen, komm. Naja, fangen wir an, ne? Oder haben wir schon angefangen? Ja, schönen guten. Was ist das heute? Karfreitag? Er hängt. Na gut, dann jeder weiß, wie es geht. Oder wisst ihr alle, wie ihr gekommen seid, aber ihr wisst nicht, wie ihr gehen könnt? Oder wie? Das Problem. Ah, na gut, dann sprechen wir mal über das Kommen. Sprechen wir nicht mit. Wir schweigen. Expertenrunde. Keine Frage. Es passiert oder passiert? Da ist noch eine Bank da hinten. Freie Stühle sehe ich auch noch. Raus aus den Schuhen und dann. Ja gut, will einer anfangen? Das eine hat irgendeiner ein Anliegen. Ja, was fragen wir denn an? Deutsche Sprache ist verrückt, ne? Du bist ein Ableger. Abgelegt. Naja, ich weiß, der Anfang ist immer schwer. Dann könnte ich ja noch schnell Traude zum Geburtstag gratulieren. Zum 70. Sie hat doch gestern Geburtstag. Nein, heute. Die heute. Feiert, jetzt gerade feiert sie. Mit allen ihren Freunden. Ja. Und hast du noch Freunde, Traude? Einem super bio-vegetarischen Buffet. Jetzt bist du neidisch. Das war ein Konflikt. Du bist im Beschluss. Du liegst jetzt hier trocken. Das werde ich ausradieren, das werde ich abschneiden. Und nächste Woche ist nichts mehr davon übrig. Wenn ich komme, ist alles weg, ich weiß. Aber sie hat die Wohnung gut ausgeräumt für dich. Okay, jetzt kannst du wieder. Danke, Christa. Nicht danke, Anke, sondern danke, Christa. Oder? Ja, jetzt kommt. Man darf nicht vor acht anfangen, da kommen immer noch mehr. Das lohnt sich gar nicht. Muss man wieder alles von vorne anfangen. Ja. Na gut, fangen wir rechts an, weil da kommen noch mehr. Was für einen Tag haben wir heute? Ja, was? Was für einen Tag haben wir heute? Woche. Ja gut, wer hat, muss doch irgendwelche Fragen haben. Wenn ihr mich seht, habt ihr, ist euch alles vergangen oder was? Der was? Die Frisur. Die Frisur? Ja, ich biete immer was. Ich habe immer was Neues. Überraschung. Irgendwas wächst zumindest hier. Das Bewusstsein muss ja nicht mehr, also lass mal die Haare wachsen. Wer hat, der hat. In meinem Alter sind öfter schon die Glatzen. Oder? Vorne. Das ist geheim. Stimmt, auch Geheimrat. Hohe Stirn. Denker, Fortsatz. Oh, ja. Zeichen der Weisheit? Ja. Zeichen der Weisheit? Oh. Sei ruhig, sonst rasieren sie sich alle. Zeichen der Weisheit. dem Affen entwachsen oder so. Gut, ja, hat einer, wir haben ja kein Thema. Sehen wir das. Früher hatten wir immer noch ein Thema. Das hat auch nicht gewollt. Dann hieß, wie waren die manchmal? Weiß gar nicht. Wer war bei der mystischen Hochzeit dabei oder so? Wer ist verheiratet? Ja. Hallo Karl. Hallo auch. Ich habe mal direkt eine Frage an dich. Lass diesen Mann nach vorne. Heute bin ich aus einem kleinen Ort von Nordrhein-Westfalen, Emmerich, gekommen. Ich höre mir auf alles an. Und ich möchte Ihnen die Hoffnungslosigkeit, wie du in deinem Talk mal gesagt hast, es geht um nichts, dabei sein ist alles. Du kommst doch aus dem Rheinland, das heißt doch da, Karneval. Und jetzt meine eigene Frage. Steve Wolinski hat gesagt, wenn sowas wie von unserem ignorischen Ich, Hass, Wut, Zorn auftaucht, sollte man auf die Erfahrung direkt fokussieren, dass man in den Raum kommt, was Gewahrsein ist. Aber da ist noch immer was bei mir. Weißt du, du hast ja auch gesagt, wo du reinkommst, kannst du auch wieder rausfallen. Ja. Du hast gut zugehört. Gib mein Bestes. Ich habe jetzt auch schon verstanden, in dem Weg, mit dem ich mich beschäftige, dass es sowas wie Erleuchtung gar nicht gibt, sondern dass es einfach nur wieder ein von deinem Verstand eine vorgeschobene Vorteilsidee ist. Ja. Bist du mal? Aber das ist mir noch nicht hoffnungslos genug. Ich brauche gar nichts mehr machen hier. Das geht ja hier los, das ist der Sinn gegangen. Sie haben sie noch kaum haben sie ihre Jacke hingehängt, haben sie mich schon aus Brot und Arbeit gebracht. Das Mittelteil. Ja, kommen Sie näher. Ja, Karl. Oder das, was noch von Karl übrig ist. Voll Karl sein. Der volle Karl, meinst du? Leute kommen wohl, wenn Karl nicht mehr da wäre. Ja gut, wir sind fertig dann, ne? Lisa Ratamarasch hat ja auch in seinen Talks immer gesagt, man soll sich erstmal ein bisschen reinfinden, bevor man den Mund aufmacht. Ne? Ja, du warst da noch gar nicht. Ich falle immer gerne erst wo rein und dann passiert. Du fällst mit der Haus in der Tür, ne? Ja, genau. Und das Beispiel. Hält sich gar nicht erst mit der Tür auf. Ja, weil auch beim Meditieren hast du manchmal so diese Glücksgefühle, ja, und dann auf einmal, wann kommt irgendwie wieder was aus der Vergangenheit oder von der Konditionierung, oder was sich dann wieder aus diesem schönen Streben rausreißt. Glück auf. Da kommt ja aus der Bergbau-Gegend da. Du meinst doch Mining. Man geht tief in die Berge. Nicht ganz im Glück, sondern ja, könnte man. Aber hast du auch noch eine Frage? Moment, das kommt noch. Wir sehen uns ja noch länger. Ja? Oh Gott, oh Gott. Wenn Weihnachten wäre, würde ich sagen, fürchte. Es ist Weihnachten. Es ist fast wie Weihnachten. Fast wie Weihnachten. Weihnachten hatten wir 19 Grad. Wie Weihnachten und Ostern zusammen. Ja. Die Temperaturen stimmen schon. Ja. Macht jetzt die Bilder. Ja, sowas wie jetzt in Gegenwärtigkeit gibt es ja auch nicht. Ach. Tja. Was soll man dazu sagen? Und warum probiert das Ich dann immer wieder, sag ich mal eben, obwohl es weiß, dass es irgendwann vom Körper getrennt ist, spätestens wenn man in das nennt, was tot geht, warum probiert das dann immer wieder die Kontrolle über einen zu übernehmen? So fühlt sich das für mich an. So. Wirklich? Macht meine Frau fertig. Sind wir nicht gewohnt hier. Ich war ja gar nicht. Weil dann machst du ganz fertig, pass auf. Weil Ganaji sagt noch irgendwas von einem Super-Ego. Wer sagt das? Ganaji. Ganga-Ji. Ja. Ganga! Ich sehe die Tochter von Auro Bingo. Super Ich da oben, das ist Super Consciousness. Super Bingo. Super Bingo. Dann hast du nicht nur 6 richtige gleich. Mit Zusatz. Mit 3 Zusatzfragen. Glück auf. Ja. Ja, Ganga. Ging auch mal. Nee, was? Ich habe ja die Frage gar nicht mehr. Ich bin überfordert im Moment. Das gibt's bei dir? Ja. Ja, wenn man mich so kalt erwischt hier in Berlin. Ich muss erst mal auftauen da oben. Ja. Viele Warum-Fragen. Ja. Wisst ihr, ich sitze hier, da muss ich wieder leider sagen, warum nicht. Ich habe auch keine Antwort auf. Wer kann das erklären, warum das alles so ist? Oder? Und wer braucht das? Ja, was würdest du machen, wenn du wüsstest, wie es funktioniert? Das wäre dann wieder nur die Vorteilsidee. Ja, ohne die würdest du ja deinen Mund nicht aufmachen. So funktioniert nun mal das ganze Gerüst. Also alles ist immer, ist egal, ob was du machst, was du tust, was in dir vorkommt, ist alles nur immer auf eine Vorteilsidee. Na, du könntest sagen, Vorteilsidee oder der Liebhaber, der sich um sein Geliebtes kümmert. Ein Kümmerer-Idee. Also aus Liebe zu dir selbst kümmerst du dich um dein Wohlbefinden. Und das größte Wohlbefinden wäre die Erleuchtung, also die Abwesenheit eines Unglücklichen. Mhm. Das ist also dein ständiges Streben. Deine Sehnsucht nach Abwesenheit. Weil die Anwesenheit von dem, was du bist, ist schon immer unangenehm. Mhm. Darum strebst du immer nach Abwesenheit. Also aus Liebe zu dir. Und desto mehr nach Abwesenheit strebst, bestätigst du, dass du die brauchst, die Abwesenheit. Um glücklich zu sein. Das ist wie so ein Teufelskreis oder so. Ein ewiges Hamster, der immer rumläuft und denkt, wenn ich mal aufhöre zu laufen, dann geht es mir gut. Mhm. Aber er denkt immer, ich muss mehr laufen, damit ich weiß, wie ich aufhöre zu laufen. Mhm. Ich muss das mal wissen, wie es läuft, damit ich aufhören kann zu laufen. Aber das hört natürlich nicht auf. Er will immer der Experte sein. Er möchte immer so tun, als wenn er es gemacht hat. Mhm. Durch sein, was immer tun oder nicht tun, dass er das stellt. Weil er kann nicht akzeptieren, dass es kein Brauch. Naja. Von daher. Also du könntest sagen, alles aus Liebe zu mir. Es geschieht alles aus Liebe zu mir. Jede Aktion. Und wenn du das Vorteilsidee nennst, ist halt ein anderer Ausdruck davon. Weil Vorteil wäre immer, dass es dir gut geht. Und du denkst, wenn du dich kennen könntest oder wissen könntest, dass es dir dann gut geht. Dass du dich doch ganz kontrollieren kannst und dass du dann eben den Frieden kontrollieren kannst, den Frieden haben kannst, und es geht immer um den Frieden mit dir selbst. Mhm. Das wäre dein höchstes Gut und darum kümmerst du dich ständig drum. Fürs Kriege, für den Frieden. Die ganze Welt ist ein Kriegsschauplatz des Selbstes auf der Suche nach Frieden oder den Frieden zu kriegen. Guck's dir an. Das Inner, in deinem Innersten und im Äußeren siehst du überall dieses Kriegsspiel. Mhm. Haben, haben, haben. Ich bin mittlerweile schon abgeben. Also auch haben wollen. Okay, stimmt, wieder die Vorteilsidee. Ja, weil wenn du denkst, wenn ich nichts mehr habe, dann habe ich es. Ja, stimmt, das auch. Das ist recht. Du kommst nicht raus aus dem Ding. Sobald das Phantom-Ich da ist, versucht es, das Phantom-Ich loszuwerden. Mhm. Und dadurch entsteht dieses sogenannte Leiden, was wir als Leiden empfinden. Na, das ist zumindest der Ursprung von dieser... dem Kümmerer, der sich dann immer um sich selbst kümmert und so immer sich beschwert, also schwer wird in seiner Natur, in seinem Dasein und dann unter dieser Schwere scheinbar leidet. Und mit der Frage, wer bin ich oder wem kommen diese Gedanken, kann man das ein bisschen fokussieren, sodass man halt... Du könntest es zumindest könntest du dich dann auf einen Hintergrund beschränken, der dann nicht mehr leidet. Mhm. Also da gibt es einen Vorteil, ein Hintergrund zu sein, eine Leinwand, auf dem dann der Leider das Leiden und das Leidet da spielt, aber selbst nicht leiden kann. Das wäre das Gewahrseinshintergrund. Also ich merke schon, seitdem ich Selbstbefragung praktiziere, also was heißt praktiziere, immer probiere anzuwenden, wenn ein Gedanke kommt, geht's mir, fühle ich mich auf jeden Fall freier. Ja, da. Aber weißt du, dann bist du auf einmal unterwegs und du kriegst irgendwoher... Du kriegst irgendwoher ein schlechtes Gewissen oder kommt da so ein total, kennen wir glaube ich alle, so ein total banaler Gedanke und du fragst dich dann, woher kommt das? Mittlerweile probiere ich da nicht mehr reinzugehen, sondern zu beobachten, dass der sich auflöst. Ja, also ständig Kontrolle. Ne? Ja. Das nennt man Vipassana. Ne? Vipassana. Pass mal auf. Wie passe mal auf? Ständiges Training, ja? Immer im Trainingslager. Ja, da muss man natürlich ständig sich anstrengen für. Damit man irgendwann mal dann erwartet, dass man sich nicht mehr anstrengen muss. Dass es von alleine geht. Ja, aber alles ist zum Scheitern verurteilt, das weißt du. Ne? Ja. Deshalb wundert mich ja das ja auch, wenn das Ich das schon weiß, dieses sogenannte Ich, das sich Holger nennt oder als Holger identifiziert. Es weiß doch irgendwo, es löst sich vom Körper los, dann ist ja sowieso, sag ich mal, Ende. Aber es probiert trotzdem immer noch, immer wieder die Kontrolle zu. Ja, aber das, was ich lösen kann, greift auch wieder zu. Alles, was einen Vorteil braucht, hat einen Nachteil, dass es ihn braucht. Mhm. Binarität. Es braucht beides zusammen. Mhm. Und das, was ein Vorteil braucht, ist also auch den Vorteil zu erringen, wäre ein Nachteil, weil du immer noch einer bist, der einen Vorteil braucht. Mhm. Es ist nicht die Natur eines Vorteils. Mhm. Es ist also die Notwendigkeit eines Vorteils, also das ist halt eine Notwendigkeit. Du bist in einer Not, in einem Notfall. Aber du kannst nicht sagen, dass das Leben die Not hat, einen Vorteil zu haben. Also das, was wert ist zu sein, braucht ihn nicht, den Vorteil. Das, was einen Vorteil braucht, ist was? Eine Idee, ein Konzept, ein Ich, was temporär da ist und dann wieder verschwindet. Und das wird immer so sein. Dieser Gast, den du morgens empfängst als Holger oder als Karl, der ist ständig am Fummeln. Er fummelt immer daran rum, dass er denkt, irgendwann fummel ich nicht mehr, wenn ich genug gefummelt habe. Fummel mal wieder. Nee, das ist halt dieser Wechsel. Das, was nie eine Notwendigkeit hat, weil deine Natur... Und dein natürlicher Zustand braucht keinen Vorteil. Der ist das, was du bist. Das bedarf gar nichts. Da gibt es keine Bedürftigkeit von einem Bedürftigen. Und dieser Bedürftige, der morgens wach wird, der ist ständig bedürftig. Der ist ständig in der Not, dass er einen Vorteil braucht. Oder irgendetwas. Also der Hungergeist, der morgens wach wird, ist immer hungrig. Der wird nie satt sein. Und die Sattheit selbst, die deine Natur ist, braucht nicht satt zu sein, um satt zu sein. Die ist die Sattheit. Und dieser Hungergeist, der wird immer hungrig sein nach dem Nächsten. Ständiger Hunger nach sich selbst. Und nie erfüllt werden von sich selbst. Und er wird sich nie erreichen. Also es reicht nie. Es wird nie reichen. Egal wie viel Vipassana du machst, wie viel Hintergrunderfahrung, wie viel Leinwand du bist, wie viel auch die Idee, dass du vor allem bist. Mhm. Und ich weiß, was immer du dich definierst, was dann einen Vorteil bildet, ist immer ein Nachteil. Mhm. Egal wie. Also was du immer du dich kennst oder nicht kennst, ist immer ein Nachteil. Weil es da einen gibt, der es braucht. Und da gibt es keinen raus. Und du kannst sagen, das ist die Art und Weise, wie sich das Leben lebt. Fertig. Und das hat nie angefangen und wird auch nicht aufhören. Also musst du sein, was du bist, deine Natur, also wenn es die Sattheit, die du bist, mit und ohne diesen ganzen, was auch immer, Karnevalsverein, der morgens wach wird. Wolle man da reinlassen, der ist schon drin. Gar keine Frage mehr, du bist immer der Präsident. Und der Clown. Naja. Ja, noch Fragen dazu? Können wir wieder nach Hause gehen, ne? Alles schon passiert. Alles okay? Ich mach das da immer durch bei hinten, wa? Nee, das ist... Nein, das ist der Kühlschrank. Geht weiter. Was? Das Klo. Das ist wie im Satz, immer durchlaufen. Ja. Dann muss man das Wasser abstellen. Doch, Wasser gibt es abzustellen irgendwo. Da gehen wir rein und stellen das Wasser ab. Sonst müssen wir alle auf Toilette immer schnell. Wenn das Wasser ständig läuft. Das animiert. Wisst ihr mal? Fragt mich einfach. In praktischen Dingen bin ich hilfreich. Und dem, wo es drauf ankommt, leider nicht. Oder Gott sei Dank. Na gut, gibt es hier eine Frage darüber? Über den Hungergeist. Nix? Na gut, dann was anderes. Wie lässt sich das Theater abstellen, oder? Das machst du auch jeden Abend. Brauchst mich doch nicht, du bist doch der Experte. Gehst ins Bett und geht von alleine weg. Und morgen stellt sich alleine an. Mit Bart schon? Das wäre es nicht. Was? Danke. Und dann gibt es so Ashrams oder irgendwelche Meditationszeilen oder so, wo Leute sich hinsetzen und Augen zumachen und so tun, als wenn sie schlafen. Die wollen also den Tiefschlafzustand dann auch in Wachheit haben. Darauf meditieren sie. Also, sie möchten ständig also im Tiefschlaf verweilen können und das auch im Wachsein. Also das beherrschen möchten. Und für manche geht es auch. Die sagen dann, ich beherrsche das. Ich bin zwar hier, aber nicht hier. Ich bin in der Welt, aber nicht von der Welt. So schöne Sprüche. Ich bin mir ständig gewahr, dass ich nicht von der Welt, in der Welt bin, sondern nur die Erfahrung ist, in der Welt zu sein, aber das, was ich bin, ist nie in der Welt. So wunderbare Sätze. Die haben den Satz gemacht und fertig. Absatz. Absatz. Nächster Absatz. Die haben sich abgesetzt. Die sind zwar, du siehst sie zwar noch, aber sie sind gar nicht mehr da. Das nennt man Kunst. Habe ich von gehört. Die kannst du gar nicht mehr erwischen. Die sind schon vollkommen weg, obwohl sie noch da sind. Die haben schon alles sterben lassen, was sterben kann, und sind zu dem geworden, was sie sind. Oder waren oder sein werden. Also dieser Gadatta, der sagt, alles was man sieht und erlebt und so, ist das Sein oder das Selbst. In der Natur ja. Verstehen, oder? Ja, das könnte man verstehen, aber du könntest sagen, in dem Verstehen gibt es dich als Versteher nicht mehr. Und kannst du das nehmen für dich? Das ist die Frage. Oder kannst du es jetzt intellektuell möglicherweise kannst du stehen lassen, aber wenn es dann wirklich so wäre, oder hast du wirklich möglicherweise Angst davor, dass es dich dann gar nicht mehr gibt, dass es gar keinen kümmert, ob du das verstehst oder nicht verstehst. Ja, das ist die Frage. Oder möchtest du jetzt möglicherweise künftig drum kümmern und vermeiden eigentlich das Verstehen? Ja, ich mache ja nur Fragen. Ich habe ja nur... Naja, manchmal hat man Angst ein bisschen davor. Ja, also ohne ich zu sein. Ich könnte dir sagen, dass das meiste, diese Angst ist nämlich nicht, dass du nicht dir nicht vorstellen kannst, dass ohne zu existieren, dass du existierst. Also diese Todesangst oder Lebensangst, was immer du das bezeichnest, das hält das am Gange. Darum lässt es nicht zu, darum wirst du den Teufel tun, das zuzulassen. Du leidest lieber den Rest deiner Existenz, bevor aber du das die zulässt. Angst da, das ist ja ein Bestandteil von dem, was ist. Denkste. Ja. Denkste. Überzeugt. Ja, denkste. Das wird man glauben. Alles, was gezeugt ist, ist auch überzeugt. Wer sagte das jetzt? Der Gezeugte oder das, was alles gezeugt hat? Das, was sich ins Zeug gelegt hat oder das, was... Das, was ich ist. Wie ich ist. Naja, das ist Fehler. Ich, ja, ein Finder. Und der Finder? Ja, auch. Und jetzt möchte Finderlohn. Die glückliche Empfindung, das ist ein Finderlohn dann. Das ist schön, ne? Der Empfinder. schon etwas gefunden ist, der morgens wach wird, dieser Finder, dieser Jäger und Sammler, der ständig jagt nach seinen goldenen Schätzen, den goldenen Kühen der Weltweisheit. Und wenn ich sie dann mal erlegt habe und dann bin ich für immer satt, wo Honig, Milch und Honig fließen, dann habe ich es, wenn ich die Kuh verstanden habe. Ja, dann, immer dann. Du machst es immer irgendeine Zukunftsvision da rein. Wenn ich dann mal. Oder wenn du das mal denkst du, zu haben, wo es dann nie wieder loslassen. Ja? Bloß, ja, das ist meins und ich habe es errungen und ich muss es jetzt auch mich daran erinnern. Ich muss morgens aufwachen und schon nicht ein Tagebuch führen. Schon an die Wand schreiben am besten, so einrahmen. Mein kleines Verstehen, mein ich meine, ich will ja, ich weiß nur darauf hin, was, das ist mal gekommen und jetzt hast du irgendwas, was du denkst, das hat einen kleinen Geschmack von Wahrheit, das möchtest du dann auch behalten. Das ist ja dein Schatz, mein Geliebtes. Wie kann ich das, dass ich behalte und immer mich dessen gewahr bin? So einschließen, so ein Safe aufbauen, wo ich dann meine kleines Verstehen reinsetze. Wie lässt sich dann diese Angst überwinden? Gar nicht. Der Körper oder das, was morgens wach wird, dieser erste, der Ersterfahrene, der ist immer in sich existenziell Angst hat, ein Angsthase. Wir haben auch Ostern jetzt. Wir feiern ja den Angsthasen. Auch Jesus hat gesagt, lass den Kelch an mir vorüberziehen, Gott. Auch er war Angsthase. Also hätte er es vermeiden können, hätte er es versucht zu vermeiden. Man muss jetzt, die Feier geht um einen Angsthasen. Es ist wir feiern den Angsthasen, aber dass der Angsthase nun mal mit ihm gemacht wird, was mit ihm gemacht wird. Und er gar keine Chance hat, sich dagegen zu wehren. Also du wirst genagelt, ob du es willst oder nicht. Das feiern wir, diese Hilflosigkeit, die auch in Jesus dann als Symbol steckt. Und nicht einer, der jetzt weiß, wie er nicht genagelt wird und sich wirklich wehren kann. Dies ist die Feier der Hilflosigkeit. Dass auch als Sohn Gottes oder was auch immer er sich bezeichnet oder der Weltenkönig oder doch auch er nicht vermeiden kann, dass die Welt ihn nagelt. Und das kommt, diese Feier ist das Schönste für mich eigentlich. Die Feier der Hilflosigkeit. Dass die Natur sich nicht gegen die Natur wehren kann. Dass auch Gott in seiner Natur als Gottes Sohn sich nicht gegen seine Bestimmung widersetzen kann. Und das ist dann die Hingabe, die aus Mitgefühl passiert. Da ist keine Hingabe. Wer gibt denn da was hin? Dann wäre es ja schon wieder Kontrolle, dann könntest du ja wieder was machen. Das wäre ja schon wieder die Hölle. Es gibt keiner was hin. Und keiner will was. Meinst du, die Existenz will deine Hingabe? Die übergibt sich dabei vielleicht. Bei deiner Hingabe. Womit habe ich das verdient? Das ist verrückt, so viele schöne Ideen, was man tun könnte, müsste, könnte, sollte. Ja, er spielt mit dir, ob du willst oder nicht. Du kannst sagen, du spielst mit dir selbst, ob du willst oder nicht. Auch du kannst das, was du bist, nicht kontrollieren, weil dafür bräuchte es zwei. Es gibt keine zwei Leben. Es gibt das eine Leben, was ein anderes Leben kontrollieren kann. Also kann das Leben sich auch nicht kontrollieren. Das ist die Natur von Leben, von Existenz, von Absolutheit. Dass es da nichts Zweites gibt, was es kontrollieren könnte. Und weil es nichts Zweites ist, kann es auch nichts kontrollieren. Also alles ist, wie es ist, weil es so ist, wie es ist. Aber nicht, weil einer da jetzt bestimmen könnte, wie es wäre oder sein sollte. Und wie ist es mit der Unerträglichkeit dessen? Die Unerträglichkeit der Leichtigkeit des Seins. Action. Die Leichtigkeit des Seins ist, dass es gibt die Schwerelosigkeit des Seins. Da gibt es keine Schwere drin. Du wirst es schwer machen, aber du schaffst es nicht. Das ist unerträglich für dich, weil du es nicht tragen kannst, weil es gar keine Schwere hat. Du weißt gar nicht, wo du anfassen sollst. Weil es gar keinen Griff hat, das Sein. Du willst es immer begreifen, irgendwo begreifen, weil du findest keinen Griff. Das frustriert dich. Ja, sind ja, glaube ich, alle, die hier sind, wollen begreifen. Nee, jetzt generalisiert. Wir alle hier. Sind wir nicht alle ein bisschen begriffsstutzig? Dann einer aus der ich nicht. Ja, ist verrückt, ne? Ja, aber das ist zumindest der morgens, das wach wird, dieses Früchtchen, was da wach wird, möchte ständig ein besonderes Früchtchen sein und denkt, wenn ich mich hingebe, hat das Sein mehr davon. Weil ich bin ja das Oberfrüchtchen hier. Das Sein braucht mich. Das Sein hat bestimmt Hunger nach mir. Dieses hungrige Sein. Und ich bin jetzt überreif. Ich bin ein reifer Sucher. Meine Frucht. Nichts ist reifer als meine Frucht. Ich bin überläufig. Überflüssig. Überläufig ist auch gut. Ja. Ich bin so fertig. Für das Sein. Ja. Was tun? Es gibt nichts zu erreichen. Bitte? Es gibt nichts zu erreichen, so kann man es verstehen. Nichts zu erreichen? Nichts. Zu erreichen. Meinst du, nichts kann man erreichen? Es gibt nichts zu erreichen. Also kann man nichts erreichen? Das versuch mal. Versuch mal, das nicht zu erreichen. Das ist das Größte, was wirklich noch keiner geschafft hat, dass man das Nichts erreicht hat. Also weder nichts noch alles kannst du erreichen, oder? Weder noch? Oder doch? Zweifel über Zweifel. Wie nee? Ich denke, es ist, wie es ist. So. Ist auch zweifelhaft und manchmal ist es auch anders. Dann wird man wieder überrascht. Man denkt immer, es ist, wie es ist, und auf einmal ist es anders. Was macht man dann? Da hat man sich so festgelegt, denn es ist, wie es ist. Und auf einmal ist es ganz anders. Dann wundert man sich aber. Das nennt man vielleicht Erleuchtung, wenn man merkt, es ist nicht immer, wie es ist. Manchmal ist es auch anders, wie es ist. Ja, es ist alles zweifelhaft. Guck, wie schnell man diesen Spruch sogar, es ist, wie es ist, kann man sofort in eine Tonne treten. Egal, was du sagst, ist Müll. Du weißt es. Man muss man gar nicht Müller heißen, um Müll zu bauen, zu reden. Ich bin Bauer, darum, bei mir ist Mist, was, das ist alles mysteriös. Oder nicht? Ist nicht herrlich, dass man jeden Grundsatz, jedes Konzept immer sofort wieder auslöschen kann? Man muss bloß vehement irgendwas dagegen denken und auf einmal löst es sich auf. Diese schönen Sprüche, die man so mit sich rumträgt. Da lauert man. Es ist noch immer gekommen, wie es gegangen ist. Nee, wie war es? Küt, küt. Kot, komm. Na gut, ja, waren wir fertig? Nee. Nee, das haben wir 100. Ich glaube, wir werden nie fertig. Manchmal denkt man ist fertig. Es hält immer nur einen Augenblick. Ne, ich habe jeder schon mal gedacht, jetzt habe ich es. Jetzt ist fertig. Das war es jetzt. Mehr geht nicht. Aber dann kommt der berühmte Nachschlag. Ja gut. Ja, haben wir es wieder nicht geschafft. Ja. Ich sitze weltweit, unterhalte mich und es hört nie auf. Immer was zu tun. Ja gut, noch andere Fragen zum wie baue ich einen Griff daran? Wenn es einen Griff hätte, würde ich es gleich wegwerfen. Also kann das sein, dass ich bis an den sogenannten Lebensende Selbstbefragung und danach. Und danach. Daran denkst du noch gar nicht. Wenn du mich fragst, ich glaube, wenn dieses Dingeling dann nicht mehr dingelt, dann geht's weiter. Ja, egal recht. Mit was. Du hast damit absolut recht, man probiert immer wieder einen Weg rauszukommen. Aber man findet irgendwie keinen. Ja, das Schlimme ist, es ist keiner drin. Der rauskommen könnte oder reinkommen könnte. Wenn wirklich einer drin wäre, dann gibt es bestimmt einen Weg raus, aber du findest keinen, der drin ist. Das ist das Verfluchte. Also einfach alles geschehen lassen, wie es geschieht. Zurück auf Frage. Es geschieht ja eh. Ja? Oder auch nicht. Ja, das ist da alles schon gezweifelt. Das heißt, mir ist keiner drin. Ja, das heißt, dass Leben nie geboren ist und darum kommt Leben auch aus Leben nicht raus. Oder gibt es da einen, der im Leben ist? Hast du ein Leben? Das ist die Frage. Ja, das dachte ich mal, ja. Das nennt man, du hast sie nicht mehr alle. Wenn du denkst, du hast ein Leben, dann hast du nicht mehr alle. Weil das nennt man eine verrückte Idee. Umgekehrt machst du einen Schuh. Das Leben hat dich, spielt dich, aber du spielst nicht das Leben. Das Bewusstsein spielt dich, aber du hast kein Bewusstsein. Das ist dieser kleine, was auch immer. Ja. Wer hat wen? Wer spielt was? Ja, was ist ich? Also, eine Idee, ich eine gesagt. Idee. Was also? Naja, eine Rolle, ja? Eine Maske. Henry. Der war auch mal Europameister und jetzt? Müssen wir immer noch zugucken, wenn er dann einen Kommentar abgibt. Dann kam weg versucht. Aber wenn diese Idee auftaucht und ich frage, zu wem kommt dieser Gedanke? Dann macht es nur die Maske, fragt die Maske, woher kommt die Maske? Dann spüre ich manchmal, dass da ein Raum ist. Ja, dann ist die Maske zum Raum geworden. Aber immer noch eine Maske, eine Raummaske. Ja. Weil Raum ist ja auch nur eine Idee. Der bildet eine Maske. Eine Maske macht er sich einen Raum. Maske. Eine Raummaske. Aber verschwindet dadurch nicht irgendwann mal der Frager in der Quelle? Und wer braucht das? Meinst du, die Quelle braucht, dass die Maske verschwindet? Da fühlt sich die Maske an, die Quelle braucht, dass ich gehe. Ohne mit mir ist die Quelle nicht gut genug. Ich erlaube jetzt, dass ich gehe, damit die Quelle wieder absolut sein kann. Ich. Ich verschwinde jetzt, damit das Sein absolut sein kann. Ich. Ich gebe jetzt mich hin, dann ist das Sein wieder absolut, weil mit mir kann das ja nicht absolut sein. King Louis auf der Flucht. Dann kann das Königreich wieder glänzen, ohne mich. Ich, mit mir sieht das Königreich ja scheiße aus. Ich bin jetzt magnetisch, ich danke ab. King Louis wieder. Der Papst tritt zu. Ja, wie Benedikt. Das hat mir irgendeinen Witz geschickt mit dem E-Mail, stand da, das ist typisch katholisch. Kurz rein und bevor man kommt, raus. Der perfekte Coitus Interruptus. Benefikt. Verrückt, das kann nur ein Deutscher bringen, so konkret. Das hat 600 Jahre keiner mehr gebracht. Ratzinger, ich wurde schon immer, der hat was drauf. Jetzt haben wir wieder einen Franziskus. Jetzt fangen wir oben wieder an. Beim Kuss müssen wir wieder unten landen, beim Benedikt. Die katholische Kirche bietet uns wirklich was. Alle Füße. Genau. Ich würde gerne Füße. Und der küsst die Füße jetzt wieder. Hat der Deutsche das auch gemacht? Nein. Der hat aus einer goldenen Kanne. Ich warte nur noch, dass er seine Vögel mitbringt. Und mit ihnen spricht. Alle Vögel sind schon. Weil das ist Franziskus. Ja, ja. Ah, si, si. Der sagt dann zum einen, ja, ja. Ah, si, si. Oh, je, je. Ist doch lustig, der was ich kann, ne? Die bringen schon einen raus. Der Zirkus läuft. Aber wie sind wir jetzt darauf gekommen? Ich habe was angefangen. Wahrscheinlich, weil es so kalt ist in Berlin. Machen wir uns warme Gedanken. Abgedankte ich. Erntedankfest. Dann macht das sein Erntedankfest und freut sich, ja? Das ist dann so. Ja, das ist die Frage. Welches Sein braucht, dass du gehst und dass du verschwindest? Welches? Ja, was für ein Sein wäre das, was die Notwendigkeit hätte, dass du gehst, damit es sein kann? Weil ich denke, es passiert und gibt nur ein Sein. Nein. Nein? Ja. Gut gebeut. Ja, man denkt sich viel, ne? Mitunter. Ja. Stell dir mal vor, es gäbe mehrere Seins und keiner braucht sie. Verschwendung. Ja. Vielleicht ist eins schon eine Verschwendung. Nee, schon zu viel. Vielleicht ist eins schon zu viel oder zu wenig. Auch ein anderes. Auch ein Ansatz. Ein Ansatz, ja. Da könnte man auf dem Absatz wieder umdrehen. Dem Ansatz. Absatz. Nee, wir reden jetzt hier und wir können einfach nur feststellen, dass alles nur zweifelhafte Konzepte sind, die im nächsten Moment wieder verschwinden können. Auch das Einssein, im nächsten Moment drehst du dich um und dann auf einmal ist natürlich dieses kleine Erkennen oder kleine Wahrheit wieder verschwunden und auf einmal ist doch wieder alles getrennt. Du bist unberechenbar und ständig wechselhaft. Nichts hält. Alles verspricht viel, aber nichts hält. Irgendetwas. Also du kannst dich auf nichts verlassen. Am meisten nicht, dass du dich auf nichts verlassen kannst. Immer verlassen. Habe ich auch schon festgestellt. Ist aber, man verarscht sich unendlich. Ja, das ist nun mal das Spiel. Manchmal spielt man mit, manchmal nicht. Man spielt immer mit. Am meisten spielt man mit, wenn man nicht mitspielt. Ja, ja. Weil dann ist man richtig verarscht. Und immer, hat man immer Spaß daran, weil ich spiele heute nicht mit. Ich bleibe jetzt in meinem Hintergrund. Bis nach einer Zeit hast du keinen Spaß da hinten. Kommt die Tendenz, oh, ich spüre einfach mal, weil mir macht ja auch nichts. Das ist wieder so eine Erklärung dafür, macht ja auch nichts. Wem soll es was machen? Jetzt spiele ich mal mit. Was ist heute los? Man bastelt sich schon seine Erklärungen an. Also immer ein bisschen später erklärt man das, was eh passiert ist. Habe ich es doch gewusst? Ja. Nee, dann, du erklärst damit, weil du hast es ja dann zugelassen. Weil das und das. Das hat ja seinen Grund. Hätte ich das jetzt nicht gewollt, hätte ich es bestimmt nicht gemacht. Besonders ich nicht. Alle anderen, aber ich nicht. Na gut. Der quietscht aber hier. Für meine Mama. Meine auch. Ich kann sagen, mein Sein quietscht. Meins auch. Mein Sein ist ein Schwein, habe ich auch schon festgestellt. Oh. Na gut. Ja, noch irgendwelche ernsthaften Fragen? Was meint Ramana mit zerstörtem Verstand? Ja, Der zerstörte Verstand ist der Verstand, wo es keinen mehr gibt, der braucht, dass er geht. Oder kommt oder irgendwas. In dem du bist, was du nicht sein kannst, und für das braucht nichts kommen und nichts gehen. Damit zerstörst du alles, was zerstört werden kann. Besonders die Idee von Zerstörung. Dass irgendetwas gehen muss, damit du sein kannst, was du bist. Das ist die Zerstörung, die absolute Zerstörung des Verstandes. Weil solange du denkst, er muss gehen, damit du sein kannst, fühlt er sich pudelwohl. Und du haust immer drauf und versuchst ihn zu zerstören. Hältst ihn damit richtig am Leben. Und die wirkliche Zerstörung ist eben einfach so zu sein, was du bist, was mit und ohne ist. Und dafür muss nichts kommen, nichts gehen, nichts muss mehr oder weniger werden, nichts muss, kann, muss nicht. Wird sowieso. Also das Einzige in einer Split Second, also in einem Bruchteil, noch niemals einer zeitlichen Ebene, in dem du bist, was vor jenseits jeder Vorstellung ist, was nie brauchte, dass etwas kommt oder geht, und nie brauchen wird, ist alles zerstört. Okay, dann haben wir es ja wieder. Hier was aus der Ecke? Die rechte Ecke ist ruhig hier. Ich muss wieder nach links gehen. Ja, Fragen darüber, denn die Zerstörung. Also das Einfachste, was nicht zu tun ist, was du nicht machen kannst, nämlich zu sein, was du bist. Das geschieht sozusagen automatisch. Es geschieht nichts. Es ist nie was passiert da drin. Es ist nie etwas gekommen, es wird nie etwas gehen in dem, was du bist. Dein natürlicher Zustand ist das zu sein, was sein ist, aber kein Sein kennt. Und vor allen Dingen kein Sein hat. Was Bewusstsein ist, aber kein Bewusstsein hat. Und damit auch gar keine Idee hat von Kommen und Gehen oder irgendeiner, was auch immer, gearteten Vor- oder Nachteilsebene. Und das zu sein, kannst du nicht sein. Und dieser ganze Kasperletheater, der abläuft normalerweise in deiner Idee, dass etwas zu viel oder zu wenig ist, ist also ein Gast, der morgens da ist und für den immer alles nicht stimmt. Na gut. Und das ist dieser unangenehme Gast, den man nicht los wird. Und der stinkt einem bis sonst wohin, aber wenn man den einen los hat, kommt der nächste gleich hinterher. Und der stinkt meistens noch mehr. Und das nur, weil Flüssigkeit zusammenkommt. Ja, auch wenn die nicht zusammenkommen, ist schon das Bewusstsein da. Und das ist schon ein Gast, der nicht gebraucht wird. Das Bewusstsein wird immer versuchen, sich zu kennen. Also was soll, du musst mit und ohne diesem Bewusstsein sein können, was du bist. Das Bewusstsein wird sich immer anders spielen. Und immer anders versuchen zu erkunden und zu wissen oder nicht zu wissen. Also die Selbsterkundung des Bewusstseins wird nie aufhören. Weil schon das Bewusstsein ein Phantom ist. Das ist wie beim Zelten hier. Das erinnert einen nicht an Zelten, ne? Auch die Geräusche, ich denke immer, ich bin im Zelt. Ja, das sind auch beim Zelten diese Stühle, die Klappstühle, und dann ist ja alles nur so provisorisch. Holen wir den Teebeutel raus und dann. Na gut. Ja, noch eine Sofa-Frage. So far, so gut. Liegeplatte. Nix aus. Ja, ich. Entschuldigung, weil ich mich kurz abgewendet habe. Ja, im Hintergrund irgendeine Frage? Frage aus dem. Naja, dann muss ich wieder in den Vordergrund gehen. Du sagst, dieser kosmische Unfall, ja, der ist nie passiert und doch ist da was passiert. Also was scheinbar ist was passiert, kann man nicht scheinbar was passieren. Du meinst den göttlichen Unfall? Ja. Der Hinweis von Buddha. Es ist nicht der Hinweis, dass der göttliche Unfall passiert ist oder dass die Verwirklichung jemals angefangen hat. ist ein Hinweis darauf, dass auch die Natur dessen, was du bist, deine Buddha-Natur, das nicht gewollt haben kann, also keine Schuld hat. Die kann nicht verhindern, dass sie wach wird. Das ist der Unfall. Ein Unfall bedeutet, du kannst ihn nicht verhindern. Also es gibt also keinen Schuldigen in der ersten Wachwerden, also im ersten Gewahrsein gibt es keinen Schuldigen, der aus willentlich wach geworden ist, weil vor dem Wachsein gibt es keinen, der ist oder nicht ist. Da gibt es keinen Wollenden. Und den Wollenden gibt es erst in der ersten Gewahrseinsidee. Da ist der Anfang und das Ende von einem Wollenden oder einem, der einen Willen haben könnte, der frei oder nicht frei ist. Überhaupt die Idee von Willen oder Nichtwillen oder Wollen oder Nichtwollen kann nur sein, wenn Gewahrsein ist. Aber dass Gewahrsein entstanden ist, dass das wach geworden ist, was Sein ist, das nennt der Unfall dann, einen göttlichen Unfall, weil es keiner wollen kann. Also du kannst keinem die Schuld geben daran, dass es passiert. Weggehen, ja, vom die erste Ursünde nennt man sie. Und das kann ich hier rückgängig machen? Nein. Nee, eben nicht. Das wäre doch die Lösung. Das war Jesus als Erlöser. Aber Jesus als Erlöser, der wurde jetzt ans Kreuz gemacht und als er gekreuzigt wurde, hat er dich erlöst von der Idee von Erlösung. Die Kreuzigungshinweis ist einfach nur, es ist eigentlich eine Crucifixion. Also es ist eine Fiktion von Kreuzigung, von einer Fiktion von einem Körper, der durch ein fiktives Nageln an etwas genagelt wird und getötet wird. Also es wurde gar keiner getötet dadurch. Das ist die Wiederauferstehung des Seins, was nie geboren wurde und auch nicht sterben kann. Also die ganzen Hinweise sind auf, dass nie was passiert ist. Also dass beim Wachwerden keiner wach wird und dass auch nie etwas jetzt verschwinden muss und etwas geboren ist, was sterben kann. Das ganzen Hinweise von Ostern. Die sind alle in dieser, was auch immer. Diese Hilflosigkeit ist auch ein Hinweis darauf, dass auch Gott die Hilflosigkeit ist. Er kann nicht verhindern, wach zu werden. Also kann er nicht verhindern, sich zu verwirklichen. Wenn Gott die Wirklichkeit ist, sie kann sich nicht verwirklichen. Und dies ist die Verwirklichung des Seins, der Wirklichkeit. Hier und jetzt, das, was du gerade erfährst. Hier und jetzt verwirklichst du das, was du bist. Also hier lebt sich Leben. Und Leben kann sich nicht leben. Und von daher ist eben alles Leben, was sich wie auch immer lebt. Aber da gibt es aber in diesem, wie es sich lebt, keinen Vor- oder Nachteil. Der nächste Schluck Kaffee, das nächste Ein- und Aas, was immer du erfährst, ist die Realisation dessen, was du bist. Oder die Verwirklichung. Und das ist auch gar kein Unfall. Es ist einfach nur, du kannst nicht sein, was du bist. Und weil du das bist, was du bist, bist du nun mal das, was die Wirklichkeit ist, die sich als das verwirklicht. Und du kommst da nicht raus aus dem, was du bist. Du kannst dich nicht vermeiden, absolut nicht. Also sei, was du bist, mehr nicht. Und das ist das nun mal dein natürlicher Zustand, ist zu sein, was der Verwirklicher, das Verwirklichen und das Verwirklichte ist. Das zu sein. Na, das ist die Verweigerung. Ich will das gar nicht, dass das soll aufhören. Ja? Aber das ist dann. Das nennt man einen Sucher. Ja. Darunter leidet er. Ständig möchte er sich umbringen, aber er schafft, sich selbst nicht umzubringen, weil das Leben nicht umbringen. Du kannst nur etwas umbringen, was geboren wurde. Aber das, was du bist, ist ja nie geboren worden. Wie kannst du dich dann umbringen? Aber du versuchst es, ich weiß. Das ist deine Grundtendenz der Vermeidung. Weil deine Intuition sagt dir im Tief-Tiefschlaf, in der Abwesenheit, Wohlempfinden. Da gibt es gar keine Idee von Sein oder Nicht-Sein. Also in der Abwesenheit geht es mir super. Weil es da gar keinen gibt, dem es schlecht oder gut gehen könnte. Das genau, ist mein, alles zu viel, da ist alles weg. Ja, das ist, und dann möchtest du, wenn du da bist, natürlich raus. Diese Sehnsucht nach weg. Weil du weißt irgendwo in der Abwesenheit von Anwesenheit, super, das ist dein Angenehmes. Das Angenehmste, was nichts braucht. Da bin ich, was ich bin, ohne jeder was, ja, Erfahrung. Ja, weil ich auch aufwachen, am Morgen mache ich ihn wieder auf. Ja. Ne? Und immer murmelt das Murmeltier. Und murmelt. Ja, und das ist der Unfall, du kannst ihn nicht vermeiden. Und wenn das nicht wach wird, dann wird was anderes wach. Du kannst nicht aufhören, dich zu realisieren. Das ist halt das, was gerade dran als nächstes ist. Dann kommt nach dem, wenn das ist, kommt was auch immer. Das war so, das ist so, das wird so sein. Dieses Ganze, wo das Selbstsicherheit oder das Sein realisiert und unaufhörlich realisiert. Kein Entkommen. Ich weiß, es ist die Hölle. Und du realisierst dich in der Hölle, weil das ist die Hölle hier. Die Hölle bedeutet, da ist eine Erfahrung von Zweiheit. von Getrenntheit. Das nennt man zwei, Zeit, Hölle, was immer, wo der Erfahrene getrennt ist von dem, was er erfährt. Wo der Liebhaber getrennt ist von seinem Geliebten. Diese ganzen Höllenerfahrungen und dann sich mit seinem Geliebten vereinigen möchte. Diese ganzen, was auch immer, Tendenzen von Wiedervereinigung. Aber wir sehen was ja in Deutschland, was daraus wird. Das ist nicht immer alles gut, was sich vereinigt. Ehe. Nee, alle diese Tendenzen, die ganze Menschheit besteht aus Wiedervereinigung. Der Tendenz, ein Körper möchte sich mit einem anderen vereinigen und dann der Vereinigung auflösen. Diesen orgastischen Verschwenden von zwei in eins. Und dann wieder, dahinterher zwei und dann jetzt aber schnell wieder eins. Nein, ich sehe nicht alles, was sich jetzt abspielt. Ich frage mich nur, eben, wo hat es angefangen? Wie kann man das nie angefangen. Leben? Aber das ist unlogisch. Ja, mit Logik kommst du da nicht weiter. Das ist logisch. Da hört die Logik auf. Was in der Zeitlinie hat nie was angefangen. Das ist schon klar. Na, du möchtest jetzt mit, also das Schwert, was die Logik, der Intellekt jetzt wäre, möchte sich selbst schneiden und das geht nun mal nicht. Das ist halt die Grundprämisse. Das Schwert kann sich selbst nicht schneiden. Das Auge kann sich selbst nicht sehen. Alles das, was Buddha da darauf hinweist, dass halt du mit deinem Verstand, der kann sich selbst nicht abschaffen. Unmöglich. Durch Verstehen wird der Verstand sich nicht wegverstehen. Er wird nur das, was er verstehen hat, als nächste Grundlage für sein das nächste Missverständnis bilden. Und der Verstand in seiner Natur ist immer die Tendenz zum Verstehen. Er möchte sich wegverstehen, wegverstehen. Ja, du möchtest dich von hinten durch das Auge ins Knie schießen. Ja. Alle Techniken schon probiert, ne? Und nichts hat geklappt. Das ist Buddhas, was auch immer, Geständnis, ich bin der totale Versager. Ich habe jede Ebene von Meditation, von Reinheit, Klarheit, irgendwas durch und ich bin immer noch genauso dumm wie vorher. Es gibt kein Entkommen. Das ist aber seine Realisation, nämlich das zu sein, was sich nie realisieren kann. Also nie den Frieden finden kann, der er ist. Also diese Glückseligkeit, die ist nicht findbar. Die wirst du in keiner Ebene, in keiner Dimension von Zeit, von irgendetwas, von Dasein oder Nichtsein, von allem oder nichts finden. Und diese Resignation, diese absolute Resignation an dieser Vermeidung oder der Idee, dass man sich finden könnte, löst scheinbar den Sucher auf. In seiner Funktion als Buddha hat sich der relative Buddha, Siddhartha, aufgelöst in dem, nämlich die Realität, die sich halt realisiert. Und eben nicht aufhören können. Also in dieser totalen Versager-Resignation. Aber nicht in der Hoffnung, dass es irgendwann mal stattfinden könnte. Auch er hat alles versucht. Aber er ist gescheitert. Und du wirst auch an deinem Scheiterpunkt kommen. In deinem Scheiterhaufen, wo eben die kleine Hexe verbrennen wird. Ja, aber die Hexe möchte schneller brennen. Schneller weg. Ich will jetzt weg hier. Brenne, brenne. Du pustet ja über und machst Vipassana, Kundalini-Übungen vielleicht und so, pustet immer rein, dass die Schlange richtig wach wird. Machen Sie, kommen Sie mal, sitzen mal vor mir und sagen, ich habe jetzt die Kundalini, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich habe Rückkopfweh und das tut mir weh. Ja, wo warst du? Ja, bei dem Meister. Selbstschuld. Ja, was soll man machen? Du versuchst alles Mögliche und es klappt nie. Was denn? Egal, was man macht, was sie macht, was jeder macht. Das gehört zum Bewusstsein. Du könntest sagen, es gehört zum Bewusstsein. Das ist alles versucht, sich abzuschaffen. Weil schon die Anwesenheit von einem Bewusstsein für das Bewusstsein so viel Anwesenheit bedeutet. Ja, ich sag's dir. Schon Gewahrsein ist zu viel. Allein das Gewahrsein ist schon zu viel Anwesenheit. Weil es zweifelhaft ist. Da ist ein Grundübel drin, nämlich den Grundübel von Zweifel. Schon im Gewahrsein fängt er an, diese Falschheit. Du weißt es intuitiv, absolut, es ist falsch. Falsch. Und Ramana ist einer, der sagt, das ist der Anfang von Falschheit. Da, wo das erste, subtilste Ich anfängt, das Gewahrseins-Ich, fängt Falschheit an. Das ist die Quelle von Falschheit. Und was als Falschheit anfängt, kann nur Falschheit produzieren. Aus Falsch entsteht Falsch. Falsch, falsch, falsch. Und alles, was sich daraus ergibt, ist eine Reaktion, die Reaktionen erzeugt, aber nicht das, was Aktion ist, was Leben ist. Du kannst nicht erwarten, dass durch eine Reaktion das erfahrbar ist, was Aktion ist. Alles, was du erfahren kannst, ist die Reaktion von Leben, aber nicht das, was Leben ist. Aber du möchtest ja Leben erfahren, aber indem du es erfahren wirst, brennst du dich davon. Das ist ja die Hölle, in der du dich selbst begibst. Indem du dich kennen möchtest, schaffst du die Hölle der Erkenntnis. Denn Wunsch nach Erkenntnis ist Hölle. Der Wunsch zur Erleuchtung wäre ja der Wunsch zur Selbsterkenntnis und das schafft dir die eigene Hölle. Darin brennst du. Das ist ja das Leid, das in dir brennt, dass du dich nicht kennst, weil du die Idee hast, dass du dich kennen müsstest, um zu sein, was du bist. Was für ein Wahnsinn. Wer hat sich den Scheiß ausgedacht? Das hat sich gar keiner ausgedacht. Das kommt automatisch. Sobald du Gewahrsein bist, verliebst du dich in ein erstes Dasein. Das reinste Sein von Gewahrsein. Love at first sight. Verliebst dich sofort da drin. Da ist schon, wie kannst du dich nicht in sich selbst verlieben? Instant love. Dann bist du der Liebhaber. Der reinste wenn Liebhaber. Wenn es nicht mehr ist, ich will es doch, wenn, gibt es da nicht. Das ist die Art und Weise, wie es halt, du wolltest wissen, wie es angefangen hat. Ja, genau. Ja, und so fängt es an. Ich sag's dir doch gerade. Ich sag dir gerade, wie es angefangen hat. Du hast dich in dich selbst verliebt, in dein Spiegelbild von Gewahrsein. Das ist das erste, reinste Spiegel deiner selbst. Absolut, verliebt dich in dich selbst. Ja, das ist dein Spiegel. Verliebt sich wie der Nazi, dieser Narzissmus. Der erste Nazi. Hitler in seiner jüngsten Form. Nee, da fängt der erste Hitler an. Das ist ein Hit. Gewahrsein, reines Licht. Das ist doch eine Schuld. Was? Na, da fängt der Schuldige an, wenn er sich in sich selbst verliebt. Aber kann er was dazu tun? Kannst du dich nicht in dich verlieben? Weil schon das Versuchen, sich nicht in sie zu verlieben, ist ja auch nur aus Liebe zu dir. Es ist schon zu spät. Wenn du jetzt sehen würdest, nicht lieben wäre besser als lieben, weil das versuchst du ja. Du bist jetzt aus der Liebe raus. Du bist ja weg. Du hast angefangen, dich zu hassen. Das hat dich ja zum Sucher gemacht. Du hast jetzt, dass du dich liebst. Dass du an etwas klebst. Dass du irgendwas hast. Und jetzt möchtest du raus da. Also ein Sucher ist ein Hasser geworden. Ein Liebender wurde zum Hassen des Liebens. Weil das kommt zusammen. Ja, und jetzt möchtest du eine Technik finden, dass du die Liebe abschaffen kannst. Was dich jetzt leiden lässt. Weil du weißt, Liebe ist Leidenschaft. Und aus Leidenschaft zu dir selbst suchst du. Und du aus Leidenschaft suchst du das Ende des Leides. Weil mehr Leidenschaft du in den Vermeiden des Leiden, desto mehr Leid ist nun mal da, der Leider. Und dieser Impuls ist absolut, ja, mir ist zu langweilig, also schaffe ich jetzt mal einen Das ist nicht aus Langeweile getan. Jetzt machst du wieder einen Schuldigen. Du suchst einen Schuldigen, du bist jetzt wieder Richter. Also ich bin ein Unfall. Nein, du bist jetzt arroganter Richter. Du wirst am letzten Gericht aufgehängt. Sie richtet jetzt über Gott. Guck sie dir an. Sie ist jetzt so wie Gott, so ein Übergott. Das nennt man ein relatives Ego. Es ist egozentrische kleine Übergöttlein, das denkt, es könnte sogar Gott richten. Der scheiß Gott hat angefangen, sich zu kennen da. Ja. Warum hat der scheiß Arsch sich angefangen zu kennen? Wenn ich den erwische, den bringe ich um, den Arsch. So was, wo ist jetzt der Schuldige? Du versuchst einen Schuldigen zu finden, damit du es nicht bist. Oder wie? Warum versuchst du jetzt irgendeine Schuld irgendwem zuzuweisen? Du möchtest jetzt, dass es dir schlecht geht, nicht selbst schuld sein, sondern du würdest jetzt einen finden, der daran schuld ist. Nee, du hast ja mal gesagt, das ist ein gewisser Ärger oder Hass, es geht gar nicht um, wenn ich den finde. Nein, du hast eine Grundtendenz der Angenehmheit, es sollte angenehm sein, mit dir selber. Du möchtest eine angenehme Beziehung mit dir. Und du weißt, die Abwesenheit von einer Beziehung wäre die angenehmste Beziehung. Oder nicht? Die zieht nicht mehr. Da ist alles zu. Das ist alles fertig. Da hast du alle Fenster zugemacht. Die Wahrnehmung ist dicht. Tiefschlaf, keine Beziehung. Weder kenne ich mich noch kenne ich mich nicht. Da bin ich dann in der besten aller Beziehungen mit mir allein, wo es mich gar nicht mehr gibt. Ne? Ganz heimlich. Zurück ins Heim. Ins Reich. Da ist der Hitler wieder. Da haben wir ihn wieder. Zurück ins Reich. Dann will er alles wieder ins... Wenn er dann nicht mehr aufmachen. Ja, darum machst du doch Vipassana. Du machst die ganzen Übungen, dass beim Wachwerden keiner wach wird. Oder nicht? Habe ich von gehört. Noch kann ich. Ja, aber das nennt man Vipassana. Da wird dann drauf geübt, das Gewahrsein, die Aufmerksamkeit so zu schulen, dass kurz vor dem Wachwerden du schon weißt, dass du bist. Dass du schon bist, bevor etwas wach wird. Dann wird beim Wachwerden keiner wach schon, weil das, was du bist, schon vor dem Wachgewordenen wach ist. Da ist ja wieder eine. Ich rede ja nur, was die versuchen zu tun. Die versuchen, sich daraus zu lügen. Da wollen sie einen vor dem einen schaffen. Also sie schaffen einen vor dem einen. Vorleger, der dann den anderen Leger ablegt. Ich will nur darauf hinweisen, alle diese Techniken sind dafür gemacht zum Versagen, weil Gott sei Dank bringen sie alle nichts. Sie sind gute Unterhaltung oder schlechte Unterhaltung, aber sie sind reine Unterhaltung. Also da tanzt das Leben mit sich selbst, ob jetzt Vipassana oder Meditation oder irgendetwas, es ist nichts Verschiedenes von Schweineschlachten. Nur so als Extrem. Oder nicht? Oder heute gehen wir ins Maxim oder so. Eine maximale Freude. Ja, noch eine Frage, wie kann ich denn tanzen? Du möchtest nicht mehr tanzen. Was macht man dann? Tanzen? Ja, manche werden dann so in sich gekehrt. Die kehren nur noch in sich. Die machen nichts mehr draußen so, aber die kehren nur noch in sich. Die werden zu ihrer persönlichen Hausfrau und Mann. Brauchen nichts mehr anderes. Das nennt man Nonne. No, ne? Ja, wenn ihr keine Fragen stellt, ich mache wieder Ostern auf der Flucht. Das ist ja ein christliches Sinn. Ja, noch Fragen an den Kehrer. Osterhasen. Ich finde, die deutsche Sprache hat so viel Witze. Er ist in sich gekehrt. Im Englischen wird was Vakuumcleaner. Die Leere ist sauber. Ein reines Hirn. Spaß an der Freude. Ja, noch Fragen oder Anmerkungen zur Unterhaltung? Ja, gut. Ich bin im Moment in der Hölle. Ich lese im Moment ich muss ein Buch von mir lesen. Das ist die Hölle. Da übersetzt gerade einer ein englisches Buch auf Deutsch. Das ist schon Wahnsinn. Ich rede so viel Deutsch. Wollen Sie ein deutsches Buch rausbringen von Übersetzung von einem Englischen? Das ist doch Wahnsinn, oder ist nicht? Und dann fragen Sie mich, ob das alles stimmt. Oh, das ist gemein. Das ist echt der Vieh. Das sind Probleme. Ich würde alles durchstreichen, wenn ich könnte. Ich habe mal vor 10 oder 8 Jahren habe ich mal angefangen, dachte, jetzt schreib doch mal, weil dann bin ich mit mir alleine, dann werde ich nicht gestört, dann kann ich wirklich mal konzentriert das aussagen, was ich vielleicht. Bin ich über einen Satz weggekommen? Ging nicht, ich habe immer alles weggestrichen. Scheiße. Deswegen sind das Kunst verkauft. Das gestrichene Buch. Das könnte ich mal machen. Das ist eine gute Idee. Das absolute Kunstbuch, nicht ein leeres Buch, sondern das gestrichene Buch. Das ist dann aber wie so eine Geheimakte vom CIA oder so. Gibt es auch schon. Was ist denn damit, was Papa und Lisa in China immer gesagt haben, mit diesem Wort aufgeben? Ja, der hat immer Postsendungen verschickt. Einer davon ist Gangaji. Der hat immer seine Postboten verteilt und die sollten ja eigentlich nur die Botschaft verteilen. Da sitzt einer in Lucknow und wartet auf euch. Aber aus dem Botschafter wurden dann die wahren Könige. Hat aber hinter irgendwie in den letzten Jahren gesagt, und ich habe sie nur als Ambassadors verschickt, aufgegeben. Also ist das auch wieder nur eine Idee. Dann müssen wir Papaji fragen. Ich habe ihn nie kennengelernt, ich habe keine Ahnung. Ich habe immer nur die Ableger kennengelernt. Die aufgegeben. An den ist er aufgegangen. Das ist wie ein Kuchen, der aufgegangen ist. Na gut. Ja, noch eine ernsthafte Frage. Nee? Zu kalt, wa? Zu müde. Ja, wenn man aus der Frische draußen und dann jetzt in diese Wärme, Wohlgefühl, dann könnte man gleich wegdriften, ja. Ich weiß, ist gefährlich. Okay. Tja, noch. Aus dieser Ecke? Irgendwas? Ich hab doch eine ernsthafte. Ja. Ich lese zurzeit gerade dieses vom Sri Sita Ravishwar, dem Lehrer von dieser Gedatta, ich weiß nicht, wo ich es gebracht habe, wo er sagt, dass das so wichtig wäre, auch durch den Tiefschlaf zu gehen, also diesen Zustand der Ignoranz zu gehen, und dann wäre da Bewusstsein, was dann würde die ja sich auflösen, aber selbst dieses Bewusstsein wäre dann immer noch eins zu viel, so ungefähr. Ne? Ja, das ist das Transzendieren aller sieben Zustände. Ja, wenn man dich so hört, dann hat man ja einen Eindruck, auch das kann man sich gleich schenken. Ja, aber das kommt von ihm, das kommt doch nur Wenn du das kannst. Ja, ich würde eigentlich sagen, warum bist du nicht gleich, was du bist? Warum wartest du auf die Scheiß Transzendieren? Ich weiß auch nicht. Das fasziniert halt so. Ja, aber das habe ich gerade irgendwann vor ein paar Wochen bei Ramana, da sagte er, die Religionen sind nur dafür gemacht, dass für die ein bisschen länger Zeit haben, was zu tun haben. Weil die können ja gleich direkt das sein, was sie sind, weil dafür sind die Satgurus da, aber Religion entsteht dann für Leute, die mehr Zeit haben und ein bisschen länger was von haben wollen. Weil es führt zum gleichen Ziel eigentlich, weil die ab von irgendwas, aber es dauert ein bisschen länger. Es gibt einen Shortcut, also beim Friseur dieses... Oder es gibt dann so überall ein bisschen, dass man irgendwann mal denkt, man ist zufrieden mit seiner Frisur. Das ist Religion, das ist Friseurreligion. Man hat irgendwann mal eine Frisur, die einem gefällt. So lange schneidet man dann rum. Ja, so klingt das auch. Ich versuche auch alle Längen aus. Ein paar Bier von Silvia. Mit und ohne Bier. Ich meine, es sieht jetzt aus, als wenn ich Bier dazu gebraucht hätte. Ich muss mich viel öfter so sehen als ihr. Morgen. Aber es ist immer minütlich. Nee, also selbst die der Rameshwar, der dann so das so detailliert, ja, dann so, ich weiß nicht, das ist sogar so das Wort, so irgendwie, das ist irgendwie Master Key to Self-Realization. Oder wer? Master Key to Self-Realization. Wer war das? Siddha Rameshwar, der Lehrer von dieser Gedanken. Ja, der war in der Linie von der... Und selbst das ist schon wieder Religion, oder? Dieses auch du, so kann, präzise, du weißt, dass ich 15 Jahre am Berg gesessen habe und versucht zu verhindern, dass es eine Ramana-Religion gibt. Ich habe es nicht geschafft. Egal, wo du jetzt hinkommst, kommt Ramana-Ismus. Also die Ramana-Religion ist weltweit so verbreitet durch alle Ableger, alle, die ihn über sich tragen und diese ganzen Advaita-Dinge da rumschleppen und so. Ich habe mir nie vorstellen können, dass aus Nicht-Dualität Religion werden kann. Aber es ist geworden, du hast keine Chance. Sogar das, was unmöglich ist, ist möglich. Es ist wunderbar. Wahnsinn, dass er sich einer Schüler von Ramana nennt, das fand ich eigentlich immer unmöglich, weil er nie welche gehabt. Ich habe auch schon gehört, der Moji hätte von dir gewarnt. Ja, das finde ich gut, das ist ein Kompliment. Ich weiß, er hat das gemacht, das sollte er auch. Jetzt wird ihm sogar warm. Ja, es ist halt, weil wenn man mir zuhört, wird man nicht mehr ein Disciple oder ein Anhänger von Mochi sein können. Und er ist ein Guru. Und er braucht Anhänger. Also warnt er vor mir, weil möglicherweise ich da der Abhänger wäre. Ein Kuppler. Anhänger der Anhänger. Ja, weil Rama nie zugelassen, dass irgendeiner von ihm Anhänger wurde. Oder er hat immer Auge in Auge und da gab es keinen, der unterrichtet hat oder irgendwas. Da gab es nicht irgendetwas, was gelehrt wurde. Er war nie ein Lehrer und er hat auch nie irgendwelche Aufgaben gegeben oder irgendwas gemacht oder das, was einer was verstehen muss oder irgendetwas. Im Endeffekt hat er nur gesagt, die gute Gesellschaft ist das Einzige, wenn überhaupt, und nichts anderes. Aber dann fragt man sich, was ist gute Gesellschaft oder irgendwas. Nein. Möglicherweise hat er nur gesagt, du bist immer in der Gesellschaft mit dir selbst. Diese gute Gesellschaft hat keinen Anfang und kein Ende. Das ist das Einzige, was ist, also das, was Realität ist. Und nicht irgendeine Anwesenheit von einem Lehrer, der was erreicht hat, dann zu einem Schüler, der noch nicht erreicht hat. Alles das muss man abdrehen. Ich fühle mich da nicht. Alles ist. Das ist das Schöne, wenn alles Mist ist, dann ist gut. Wenn es wirklich einen gäbe, der das hätte und dann transmitten könnte, also übermitteln könnte oder auch durch Verstehen, dann das ist doch allein die Idee ist die Hölle. Dass man das, was Wissen ist, kriegen kann oder geben kann oder haben könnte. Dass man es irgendwann mal verstehen kann, dass es irgendeiner mal realisieren kann. Das ist doch, allein das ist die Idee von Hölle. Die Möglichkeit ist die Hölle. Allein die Möglichkeit. Natürlich, dass das ganze System von Religion und Gurus und das ganze Meister nur daran hängt, an der Möglichkeit und dieser Hoffnung, dass es irgendwann mal sein könnte, durch die Präsenz von einem sogenannten Realisierten, dass ich dann auch in dieser Resonanz dann stehe und dann resoniere ich mit ihm und schwinge in dem gleichen Schwingungsfeld von einem Buddha-Feld, nur dadurch werde ich dann selbst zum Buddha. Und damit löst sich meine ganze Illusion auf. Meine Illusion löst sich auf. Alles diese Gemeinheiten. Wahnsinn, ne? Aber wir haben alle daran geglaubt. Jeder ist doch da durchgegangen mit dem ganzen Scheiß. Wir sind doch alle Experten von beschissen werden. Und bescheißen. Die Griechen ganz besonders. Wir können uns ja gar nicht beschweren. Wir waren alle die Beschissenen und die Bescheißer gleichzeitig. Wir sind ja nicht verschieden von dem ganzen Zeug. Aber, Mann. Spielsicht. Man kann auch nicht aufhören, sich zu bescheißen. Das ist ja nicht der Punkt. Aber von sich selbst beschissen zu werden, wen kümmert's? Du bist nun mal der Bescheißer, das Bescheißen und das Beschissene. Und das Leben ist immer beschissen. Von sich selbst. Ist halt ein Mysterium für sich selbst. Voller Mist. Und jetzt guckst du in den Mist rein und denkst, da ist irgendein besonderer Mist da. Du denkst, da ist immer noch eine goldene Haarspanne oder sowas. Immer wieder tauchst du ein in die Scheiße. In Hoffnung, dass es besser wird. Immer, wie werde ich erleuchtet, wie werde ich Millionär? Jauche, jauche, jauche. Neue Aspekte hier. Nimm mal rein in die Jauche. Ein bisschen Gülle. Noch eine Gülle. Ach Gott, ist das nicht herrlich. Und kein Ende in Sicht. Ja. Also ich fange langsam an, nichts zu verstehen. Und dann denkst du, bist dir näher gekommen. Ja. Der gibt wieder an, wa? Aber wenn du sowieso passiert, dann kann man es dann auch machen, also theoretisch. Was? Wenn es sowieso, wenn man ständig reinfällt in sich, also dass man versucht, was zu tun, wie? Dann kann man es ja auch. Du bist der Reinfall. Ja. Und weil du der Reinfall bist, bist du in Schaffhausen gelandet. Du bist reingefallen auf dich selbst und bist ins Bingerloch geknallt und das war bei Schaffhausen. Bingerloch. Die Existenz hat so eine schöne Sprache, das Bingerloch. Du bist schon, das ist das Loch, in das du gefallen bist. Da musst du schaffen. Sobald du geboren und geschaffen wurdest, schaffe Häuslebauer. Und nicht, oder doch, nach dem Mädel schaue. Weil was man dir sagt, machst du trotzdem. Schau nicht hin, dann guckst du besonders hin. Da wissen die Schwaben schon. Das sind besondere Hinweiser. Die binden auch Ziegen an die Eisenbahn. Oh Mann, der ist nicht ganz. So uralt. Ja, wir sind alle Verdorbene, aus unserer Generation zumindest. Ich kenne mich ja nicht mit der Neuen aus. Möchte ich auch mich gar nicht erst mit einem. Was ist die neue Generation? Alte Technik neu verpackt. Gut, was hast du noch eine Meister vom Meisterfrage? Die Meistersänger. Puh, alle eine Meiser, die Meister. Zwitschern uns ein vor. Und wir zwitschern es nach. Wir haben vielleicht einen Vogel, oder? Obwohl man ja weiß, dass Wer weiß. Wer weiß, wie viele Sterne brennen am schönen Himmelszelt. Nur Gott hat sie gezählt. Der Arsch hat vielleicht Zeit, oder? Da muss ich den Scheiß mal alles anhören wieder. Und dann mache ich das. Ist echt lustig, diese alten Lieder. Keiner geißen. Ja, gut. Noch was aus der... Ich höre schon auf zu denken oder so. Ich höre schon. Ich höre schon auf. Es raschelt gar nicht mehr. Das raschelt. Also sollte man Gedanken, wenn sie kommen, einfach nur Gedanken sein lassen? Nein, man sollte einfach danken. Denken kommt und geht und dann ist Gedanke. Es geht, danke, das ist doch schon. Alles was kommt, geht auch wieder. Gedanke. Die Worte sind doch schon so herrlich. Du sagst doch nicht, geh bitte. Bitte geh, aber nicht geh bitte. Oder bleib danke. Jeder ist froh, dass einer geht. Besonders man selbst. Habe ich ja gerade gesehen. Man würde richtig dankbar sein, wenn man gedankt ist. Abgedankt. Oder dumm. Abgedummt. Der Stinker weg ist. Naja. Nee, ich kann wieder immer nur hier sitzen und darauf hinweisen. deine Natur wird nie nie sein, und weil sie nie nie sein kann, wird auch die Realisation dessen nie nie sein. Und das, weil es nie angefangen hat, wird es auch nicht aufhören. Also auch der Parabrahma als absoluter Träumer kann nicht aufhören zu träumen, weil versuchen aufhören zu träumen ist im Traum. Und was aufhört im Traum zu träumen, ist ein Traumidee, ist ein Traumkörper, ist ein Traumdasein. Und ob er jetzt aufhört zu träumen oder nicht aufhört zu träumen, wen kümmert's? Ob das Phantom dann was weiß oder nicht weiß, ob es dann was verstanden hat oder nicht verstanden hat, oder ob es dann irgendwann mal näher oder ferner weg ist von sich, nahe der Heimat oder fern der Heimat, oder ein Seemann oder ein Weihnachtsmann, Osterhase oder irgendwas. Das ist der Hinweis der Traumgestalten. Nur Traumgestalten interessiert es, was im Traum passiert. Und können da was von haben, was im Traum sich ändert. Aber es ist alles nur im Traum. Der Traum, der was auch immer, die Realisation, Verwirklichung oder. Aber der absolute Träumer, der das alles träumt, das, was das absolute Selbst ist, wird dadurch, hat doch keine Konsequenz darauf, ob da vorne einer was versteht. Es hat doch nie einen Vorteil, ob du einen hast oder nicht hast. Oder alle oder nicht alle hast. Du kannst so verrückt und wahnsinnig sein, wie du denkst zu sein oder nicht denkst zu sein. Es kümmert wirklich weder ein Schwein noch das Sein. Kein Schwein ruft mich an. Das ist das Schöne, diese absolute Irrelevanz von dem, was du kennst, weißt, tust oder nicht tust, ob du bist oder nicht bist, es interessiert wirklich keine Sache. Besonders nicht dich selbst. Weil das Selbst, was du bist, ist das. Diese Sorglosigkeit, was wirklich nie eine Konsequenz hat oder irgendetwas erleiden muss, ob da vorne ein Leider leidet oder nicht leidet, das interessiert gar keinen. Du kannst nur mit einem anderen Leider darüber reden. Und dann hast du zwei Leider, die leider leiden. Dann machen sie nie draus. Leider leiden. Dann gibt es auch Borderleider oder so. Borderleider. Immer an der Kante. Immer an der Wand lang oder an der Kante. Wie bei dir in der Witz an der Litfaßsäule rum, das ist ein Borderline. Die Wand hört ja nie auf. Wir haben auch Kiosk-Syndrom, ne? Kiosk. Der Schlüssel liegt im Osten. Die Weisheit. Wie ich immer diesen. Es ist der Kiosk. Kiosk. Auch Buddha. Warum ist der Bodhisattva nach Osten gegangen? Schlüssel gesucht. Er hat mein Schlüsselerlebnis. Oder das Schloss gesucht, weil er hat den Schlüssel gefunden und jetzt sucht er immer auch das Schloss. Das ist, jetzt weiß er auch nicht, ob er ein großes Schloss braucht oder ein kleines Schloss braucht. Weil als Bodhisattva kann man nur ein leuchtendes, strahlendes, absolutes Schloss. King Louis Schloss. Man will ja auch einen Schlüssel haben für etwas, was sich lohnt zu haben. Frag mich lieber was, sonst bin ich hier wieder am Schwafeln. Wie immer. Schlosserei, Schlosserhaus. Gut, noch eine. Nix hier? Beitrag. Nix auf dem Sofa? Ist eigentlich die Idee von Dharma und Karma auch wieder nur auf den Vorteil ausgerichtet? Ja, was sonst? Jede Idee ist ein. Versucht der Intellekt, ein Werkzeug des Vorteils zu machen. Alles, was man benennen kann, alles, was man sich vorstellen kann, ist alles ein Werkzeug des relativen Bewusstseins, was ein Schlüssel oder ein Schloss sucht für sich selbst. Das ist das Drama. Wenn Rama sich kennt, wird. Ist er das Drama. Drama, das absolute Selbst, sich kennt, wird relativ. Und wo es relativ ist, versucht es wieder absolut zu werden. Das ist der ewige Film. Gut. Darum gute Butter. Nicht Rama. Das haben wir noch festgestellt. Rama bringt mehr Herzkranzgefäße zum Springen als Butter. Das vierte Herzkammer hat sich beschwert. Beim Kammergericht. Fragt mich was. Ich zeige euch mal nur, wie mein Denkapparat funktioniert, wenn ich mit mir selber rede. Es ist einfach. Das nennt man von Sodom. Nee, von Pokus nach Pokus. Nee, wie heißt das? Pontius nach Pilatus. Pi, ja. Pilatus. Oh Mann. Latose. Pilatose. Und da Milch rauskommt. Von Pontius zu Pilatus. Es ist doch erst Freitagabend. Jetzt hat das doch weitergeführt. Ein Kalorien und anderen. Gut. Ja, irgendeine ernsthafte Sache noch? Wir werden alles Schwere machen wir hier leicht. Das ist kein Stabilbaukasten, das ist das Gegenteil. Ne? Für kleine Jungs nicht geeignet. Da wurde trainiert, war für die Gesellenprüfung schon. Als Dreijähriger kriegte man einen Stabilbaukasten. Wie kriege ich die Schraube richtig fest? Und dann ein und dann der Trick, die zweite drüber. Dann stand das Ding. Doppelte Mutter. Doppeltes Taschengeld. Ja, frag doch lieber was. Dann singt er wieder. Weiß ich nicht, was der Mutschi da war vor dir? Wie was? Was der Mutschi so war. Da musst du selber mal fragen. Alles lustig, ne? Ja, darum, das ist das Schlimm, das da warnt davor. Das ist das Schlimme. Dass ich alles lächerlich mache und lustig. Dass man so viel Lust hat, dass man keine Lust mehr hat, irgendwem zuzuhören, der ihm die Lust verderben möchte. Und wenn Tiere, dann nenne dich mal für Satzang Hitler. Hört gar nicht hin. In Amerika nennen sie mir the embodiment of political incorrectness. Das finde ich Kompliment. Und wenn Hitler auch political incorrect war, war ja nicht so charmant. Siehst du, Christa, das weißt du wieder, solche Sachen. Ja, ich meine jetzt den Tiro. Ja, ich auch. Da habe ich einen getroffen und der hat gesagt, ach Karl, ja, der Satzang Hitler. Die Sachen bleiben bei ihr hängen. Nichts anderes. Vielleicht solltest du mal ein echtes Schnurrbärtchen kaufen. Nein, ich habe schon die Haare jetzt länger, damit man es bloß nicht. Kein Wagen. Nicht links den Scheitel, sondern. Ja, in Richtung Beethoven. Ja, diese, ich nenne sie mal Scheißshop-Masters da. Du kannst den Tiro, wenn du da an einem Tisch sitzt, dann sitzen bestimmt vier Meister. Wenn nur drei da sitzen. Weil Ramana sitzt immer dabei. Das sind die rasierten, die unrasiertesten Realisierten, die man sich vorstellen kann. Eine der kleinen Gründe, warum ich dann nicht mehr sitze und mitrasiere. Na gut. Aber ist immer noch schön da. Überhaupt jetzt, wo Mucci und Cäsar und die alle nicht mehr da sind. Schön leer. Ich habe auch dem Berg gesagt, wenn die da bleiben, ich komme nie wieder. Es hat funktioniert. Manchmal geht's doch. Wischen weg. Ja, aber klar, das tun zum Beispiel, wenn man wütend wird. Soll man dann auf die Wut draufhauen? auf die Wut drauf. Soll man dann im Innerlichen fokussieren und sich da ja, das so ist reinsteigern, dann dass ja, man Platz? Ja, wer wütend auf die Wut? Lass die Wut platzen. Hau die Glatzen, die Wut, bis sie platzen. Nee, hau mit der Wut auf die Wut. Sofort, wenn anders haust. Ja. Also wenn du um mich rum sein würdest, würde ich dir das vorschlagen. Richte den Scheiß auf sich selbst. Nö, der wird immer mehr, aber wir gucken gerne zu. Keine Ahnung. Die ganzen Techniken, die gehen mir echt vorbei. An dem Besagten. Dafür müsstest du wieder jetzt zu den Botschaftern gehen. Die haben dann so, geh in den Schmerz. Oder Schmerzkörper. Hast einen tollen Schmerz. Tut es noch weh jetzt oder ist schon das Wehtun in der Vergangenheit, also tut es gar kein Weh. Alle diese Übungen, wie man so dreifache Salto oder Mortale des Verstandes, so im Jetzt verschwinde ich, aber bin ich jetzt im Jetzt oder bin ich schon verschwunden oder denke ich jetzt nur, ich bin verschwunden oder ist im Jetzt immer in mir, wird nie einer da sein, war, was mache ich denn jetzt damit? Oder ist jetzt schon zu spät? Das ist die wesentliche Frage. Ist nicht schon die Gegenwart zu spät? Würde ich jetzt mal sagen. Einfach nur mal so rausgeworfen. Weg mit dem Scheiß. Nein, aber wer gerne Übungen macht und gerne Erfolge hat und den Erfolgen dann folgt, weil man muss ja den Erfolgen dann folgen. Weil wenn man seinen eigenen Wahrheiten dann nicht, dann fühlt man sich ja wieder scheiße. Wenn man dann als Tolle nicht im Jetzt ist, was macht man dann? Dann schickt man seine Freundin raus, die im Jetzt ist. Jetzt ist Kim im Jetzt draußen. Ja, haben sie getauscht. Wenn er nicht mehr kann, kommt seine Freundin im Jetzt. Wenn er nicht mehr kann. Weil es anstrengend im Jetzt zu sein, habe ich gehört. Jetzt zu kommen. Habe ich jetzt gehört. Gerade. Alles schöne Ideen. Alles, und auch dieses sogenannte Power of Now oder die Kraft des Jetzt sind natürlich wieder Vorteilsideen. Weil der Vorteil wäre, wenn ich im Jetzt bin, gibt es kein Leid oder gibt es keine Gedankenmöglichkeit, weil Gedanken brauchen Kommen und Gehen, brauchen Zeit. Aber wenn ich im Jetzt verweile oder in dieser Gegenwärtigkeit, im Hier und Jetzt, dann habe ich es unter Kontrolle. Das ist natürlich auch ein Kontrollmechanismus wieder. Natürlich auch die Idee, der Glückwunsch oder die Idee dann oder der Hinweis, ja, wenn du dann lange genug drin verweilst, dann verschwindet der Verweilende von selbst. Das ist ja dieses, du stocherst in der Gewahrsein mit deinem Stick des Drinks rum, mit dem Gewahr, und dann verschwindet der stickt. Der stickt, der Sticker und der Gestickte. Geht auch mit F. Holzstich. Aber das hat auch noch einen Haken. Und mit dem Haken fängst du dann zu häkeln. Vorher hast du gestickt und dann häkelst du weiter. Dann bist du nämlich ein abwesender Sticker. Weil der ist ja verbrannt da vorne. Dann bist du dieser vor allem Seiende. Vor jenseits allem Seienden bist du das. Dann bist du halt da gelandet. Ist auch wieder eine Definitionsfrage. Ist auch wieder ein Landeplatz, auf dem du gelandet bist. Und kein Landeplatz ist auch ein Landeplatz. Wo keiner ist, ist immer noch einer zu viel. Scheiße. Wieder dumm gelaufen. Und das meinte er, die waren von, er warnt von mir, weil ich auch das wieder kaputt mache. Alles, was ich kaputt kriegen kann, mache ich kaputt. Das ist so gut. Das ist mein kleines Kind in mir. Die armen Schweine damals. Ich hatte, wollte den totalen Karten. Mit dem Holzhammer. Das ist die Narkose. Kose. Das ist das Kosigste. Kose, Kosi van Tutte. Nie war ich mir so nah als in der Narkose. Dom hat auch schon mal so Lachgas genommen. Das ist die schönste Narkose. Übrigens war 60-jähriger Feier von seiner Erleuchtung vor 10 Tagen. Jetzt danke, dass du uns daran erinnert hast. Das können wir nachfeiern. Am 21. März 1953. Bravo. Hast du mitgefeiert? Ich feiere immer noch, guck mich an. In meinem Machjahr, da bin ich gemacht, in dem Monat. Wahrscheinlich gerade als bei ihm das von hinten durch die Pimpanelle. War gerade mal so ein kosmisches Fenster da. Da hast du ihn mal kurz gestrahlt. Da raus, da rein. Da wusste das Bewusstsein wieder nicht, wo es reinfahren sollte. In Hanna oder in Anna oder in Bacca Banna. Und dann nach Deutschland. Es ist echt, wenn du so drauf wärst, auf irgendwelche Parallelen zu gucken oder irgendwas, dann kriegst du einen Vogel. Hast du ja eh schon. Im Jahr der Schlange werden wir alle schlängeln wir uns dahin. So, wir haben noch 20 Minuten, Freunde der Seinshaftigkeit. Klarhaft. Ja, ihr merkt schon, ist alles nicht so traurig. Der Tod ist das Lustigste, glaubt es. Totentanz. Glauben ist so eine Tatsache, die ich nicht beweisen kann. Darum. Das ist auch Schmarrn. Gott sei Dank. Davor, wenn irgendetwas nicht glauben wäre, dann würde ich glauben, dann hört es auf. Da, wo der Glaube aufhört, fängst du an. Glaubst du? Ja, das glauben ja auch viele. Da, wo das Relative aufhört, fängt das an, was nicht relativ ist. Da, wo Zeit aufhört, fängt das an, was ich bin. Alles diese Definitionen, alles was? Glauben. Keiner weiß Bescheid. Das Einzige, wo du eben bist, was du bist, ohne Wenn und Aber, bist du im Tief-Tiefschlaf. Da gibt es nämlich keinen, der glaubt oder nicht glauben könnte. Und da sehnst du dich ständig hin, sobald du da bist. Ständig zurück im Tief-Tiefschlaf. Man ist auch schlafst du gern. Jeder schläft gerne. Jeder würde gar nicht mehr wach werden, wenn man ihn fragen würde. Aber es fragt ja keinen. Ja, nein. Oder? Frag dich einer? Nein. Und wenn dich einer fragt, ist es wieder zu spät. Wie hast du geschlafen? Das sind deine Feinde, die neben dir aufwachen. Die wollen dich gleich wieder erinnern, da war es besser. Ha, ich bin hier jetzt. Siehst du mich wieder? Aber wenn ich mich doch an meine Träume morgens erinnern Das ist doch nicht Tief-Tiefschlaf. Wir reden hier vom Tief-Tiefschlaf. Da, wo weder einer ist noch nicht ist. Im Tiefschlaf ist immer noch ein Gewahrsein. Aber im Tief-Tiefschlaf gibt es noch niemals Gewahrsein. Vollkommene Abwesenheit, eine Anwesenheit von was immer sein oder nicht sein könnte. Im Tiefschlaf ist es schon die Gewahrseins, da wo Wachheit ist. Und dann kommt ich bin der Geist und dann das Wachwerden ist eigentlich nur, wenn der Körper Bewusstsein anfängt. Da ist das, darum sind das Vipassana, das Gewahr, also das Geistbewusstsein vom Raum, das ist schon längst wach, bevor der Körper wach wird. Und darauf wollen sie hinaus, dass du darin verweilst, erst in diesem Ich Bin, bevor dann der Körper in diesem Ich Bin wach wird. Und dann kommt das reine Ich dahinten noch, das Gewahrsein sich. Und dann und dann und dann. Und dann und dann und dann. Ein Zen, ein Zen, ein Zen. Kein Sense in Sicht. Ja, aber das sind die Übungen halt, dass du, naja, die meisten haben einen Punkt gefunden oder einen Landeplatz, der angenehmer ist als der da vorne. Mhm. Und die sind authentisch. Die sind total davon überzeugt, dass sie dir jetzt das geben können oder dahin führen können, wo es ihnen besser geht. Da, wo keiner ist, wo es ihnen dann so gut geht, weil da keiner ist, dem schlecht gehen könnte. Das ist für sie ein Vorteil. Mhm. Und für sie ist das die Wahrheit. Also sie realisieren sich als das, wo es keine Realisation braucht. Aber auch das ist relativ zu etwas anderem. Also wollen sie dir, da ist gute Absicht in jedem, auch Mut, ich unterstelle keinem irgendetwas. Es ist überall gute Absicht. Aber da, wo eine Absicht ist, hat einer eine. Und weil da einer ist, der eine Absicht hat, egal wie rein sie ist, ist sie falsch. Jeder, der dir was geben will, auch das Schönste, was es sein könnte, versklavt dich. Da ist Sklaverei im Spiel. Da ist nämlich einer, der dir was gibt und du damit einer bist, der was braucht. Sofort ein Sklave, der sich versklavt an etwas Schönem, egal wie schön die Wahrheit ist, egal wie schön es sich anfühlt. Es ist Sklaverei. Die macht dich abhängig von etwas. Die meistert dich. Wenn das dein Ziel ist, bitte. Es gibt genug Meister für alle diese Galeeren. Du meinst auch leere Galle. Meine Galle ist schon übergelaufen. Galeere, alles leer. Kein Sklave mehr. Ich rudere nicht mehr. Lass rudern, wer rudern will. Das ist mir hier gar kein Thema, oder? Das ist Rudiment hier. Der hier rudert nur Rudi. Wo rudert Rudi? Da, wo Rudi rudert. Das kann man ja in der Badewanne. Jetzt kann man ja eh keiner was geben, was ich nicht schon habe. Hast du was? Was hast du denn? Die Idee vom Nichts. Die hast du. Der ist reich, er hat die Idee von nichts. Dann fragt der andere, hast du etwa auch etwas? Ich habe schon nichts. Nix und wieder nichts. Christa. Du siehst so gut aus, wenn du schläfst. Das ist auch Versklavung. Ich bin jetzt ausgeschlafen. Komplimente sind eigentlich auch Sklaverei. Du sagst, heute sieht er besonders gut aus. Dann versucht er immer so auszusehen wie heute. Was für ein Scheiß, ja? Das heißt auch nur, gestern sahst du scheiße aus. Heute geht's ja ungefähr. Dann steht er jeden Morgen vor dem Spiegel, will genau das Ding haben. Das gleiche Kompliment, jeden Tag wieder. Aber von wem anders? Boah, Technik, alles Techniker. Tja, klauen. Alles nur geklaut, hä? Klauen gehen, sagte der Clown. Steckte sich eine falsche Nase an. Alles falsch hier. Klone. Kommt durch oder seid ihr fertig? Ach so, ihr seid noch gar nicht fertig. Mann, Mann, Mann. Ja, noch eine ernsthafte. Ich rede ja gerne über solche Meister. Oder ich warne mit Stille. Drohe. Still, still. Die stille Nacht ist Weihnachten. Ostern wird genagelt. Ihr Kinderlein kommet, ist auch, passt auch nicht beim Osterhasen ohne Eier. Haupt voll Blut und Wunden. Christa, wenn ich dir das wünsche, pass auf. Ein Haupt voll Blut und Wunden. Da ist mir jetzt, lass es lieber. Hast du gestern auch Ben-Hur gesehen? 10 Gebote hat sie geguckt. Hat die Tafel wieder vom Kopf gekriegt. Das wird geblutet. Wer kann die Scheiße tragen? Ne? Warum mosern wir auch immer rum, weil es alles so schwer ist, weil es von Moses gekommen ist. Hans Moser ist so der einzige wahre Moses. Der trägt am wenigsten noch das Gepäck. Hallo Dienstmann. Im nächsten Leben möchte ich Leblaus sein. Eine Leblaus. Dann das Wasser im Rhein. Oh nee. Ich glaube, dann fällt jeder ins Bingerloch. Das könntest du auch sagen, Gott ist sofort besoffen, wo er sich kennt. Total betrunken. Das ist, er sitzt an seiner eigenen Wunderbar und wundert sich besoffen. Im ersten Gewahrseinsschluck. Ist schon blau. Dorm ist Shiva, blaue Farbe, Krishna blau, heute blau, morgen blau, übermorgen wieder. Warum sind die alle blau mit Farben und so? Vertragen keinen Alkohol. Nicht, weil der Shiva diese Gift gesoffen hat und dass er blau geworden ist. Nein, der hat einfach zu viel getrunken. Der hat nur seiner Frau erzählt, ich muss das Gift wieder trinken. Da. Das ist die älteste Ausrede, die der Ehemann ja bisher gemacht hat. Ja, gut. Haben wir es bald geschafft? Wartest du aufs Ende oder wie? Nein, nein, ihr müsst noch. Wir beziehen euch. Das Schöne ist, wenn man bezahlt hat, geht man noch nicht vorher weg. Das ist aber schon gespindelt. Einer der wesentlichen Gründe, dass man zahlen sollte. Kaum zahlt man mit Aufmerksamkeit schon, wenn wir das Ende sehen. Das Ende kommt nie. Ja? Das ist in Englisch für I paid attention. Paying attention. Das ist richtig englische, also mit Aufmerksamkeit bezahlen. Also ich spende meine Aufmerksamkeit. Da fängt der erste Same an. Der Einsame. Wo Gott sich erfährt, ist er einer. Ein Gott, ein Einsamer. Weil er nicht allein sein kann, der Arsch. Schafft er sich eine Hilfe an. Seva. Oder sieht so einen Raum da und will wissen, wo er aufhört. Schon durchdringt er ihn mit seinem Lingam. Mystik leicht gemacht für jedermann. Karl erklärt die Welt. Ja, aber es ist doch verständlich so. Das erinnert mich an Drewermann, wenn der immer saß in 16 und hat versucht, die Dinger zu erklären. Mit ja. Diese Demut in Person, da. Die Langsamkeit in Aktion und die Zartheit seiner Finger. Das ist mir nie aus dem Kopf gegangen. Dem kann der gar nicht mehr zuhören. Wir hatten schon eine Generation und dann Grimek, Zimek oder Serengeti darf nicht sterben. Das war der Priester. Und dann kam Louis Trenker so als die Samstagnachmittag-Serie hört nicht auf. Der Berg ruft. Das war mein innerer Befehl, als ich dann vom Berg in Arunachal. Der Berg ruft. Schon war ich auf. Ich dachte immer, Ramana war Louis Trenker war der Sohn oder der Vater von Ramana. Da gibt es was zu trinken, der Tränker. Aber der Vater, der Berg hat ja Ramana gerufen. Ja, der Berg ruft. Die Geschichte genauso wie Louis Tränker sie mir schon als Kind erzählt hat. Eiger Nordwand. Mann, Mann. Ja, das erzähle ich wieder einen vom Storch. Ja, wer der den Storch kennt, muss schon vor dem Storch gewesen sein. Haben wir es wieder. Ihr seid selbst schuld, wenn er keine Fragen hat. Ich halte mich schon. Storchengesang. Ja, das ist das erste Klappern, was man gehört hat. Ne? Klapp, klapp. Arschelt im Stroh. Oder ist ihr irgendeiner mit der Unbefleckten gekommen? Mit der Unbefleckten? Dann wäre er nämlich ein Avatar. Dann würde ich ihn jetzt Sai Baba nennen. Nein, das ist Sai Baba. Avatare sind unbefleckt, also beim Geboren, sie sind schon erleuchtet, werden sie geboren, nämlich beim Geboren werden wird keiner geboren. Das ist ein Avatar. Also die unbefleckte Geburt. Da, so wie Maria. Kannst du noch Mary nennen? Da ist keine Bloody Mary drin. Er wieder hier. Ich habe nicht Bloody Mary. Zieh dich schon wieder aus. Nein. Noch eine ernsthafte Frage, bitte. Ja. Ja, Meister, ne? Es tut ein bisschen leid, ne? Weil die bringen etwas Neues auch. Ne? Wo? Ich weiß nicht. Ein bisschen Zirkus. Ja, das, dafür sind sie ja gut. Ja, und ein bisschen Sklaverei tut weh. Ne? Weil Sklaverei, ne? Wenn man Schüler ist, ist eine Beziehung. Das ist eine Sklaverei. Ne? Ja, Kleber. Und es tut weh, ne? weil die sind wirklich so fähig auf einer Seite. Und dieser Vertrag, wo man muss zahlen, ja, das tut weh. Da muss man auf die Knie und noch zahlen dafür. Man muss robben auf dem Ding. Von einem Vertrag, man muss raus, weil sonst... Das ist wie ein Ehevertrag. Wenn man früher rauskriegt, kriegt man gar nichts. Das ist ihr Trick. Du kriegst nur was, wenn du bis zum Ende da bleibst. Sonst kriegst du das Erbe. Du willst ja der Successor werden. Der Nachfolger. Damit locken sie ja immer. Dann haben sie einen ausgewählt, der dann der Meisterschüler ist oder so. Oder der dann, heute ist der, morgen ist der, der für... Und dann bist du dann irgendwann, wenn der stirbt, dann sitze ich da. Dann habe ich das gleiche Spiel. Dann sauge ich. Bin ein Successor. Nicht mehr Gesaugte, dann bin ich der Sauger. Vorher bin ich ja der ausgelaugte Sauger, gesaugte, das Ferkel. Das ist schon sehr trickreich, das stimmt. Die sind, in Indien nennt man sie Snake Charmer, also Schlangenbeschwörer. Also die können dich so verzaubern mit Hoffnung und mit Worten und mit Energie auch, mit Siddhis, mit irgendwelchen Blissgefühlen, mit Shakti, also mit irgendwelchen energetischen Vibrationen oder irgendetwas, wo du wirklich denkst, ja, das muss es sein. Das kann nur einer haben, der es hat. Das ist wirklich, das Bewusstsein verarscht dich so perfekt, dass da einer wirklich ist und der hat auch die ganzen Fähigkeiten. Diese ganze, in seiner Präsenz erfährst du so einen Frieden, den du nie erfahren hast. Aber auch dieser Frieden ist ein Scheiß. Es ist sein Frieden, den du erfährst. Es ist ein relativer Frieden, den du eintauchst. Der war ja vorher nicht da, auf einmal ist er da. Also es ist etwas, was man erfahren kann. Es ist also ein Frieden, der im Gegensatz zu etwas anderem steht. Oder auch eine Energie, die du da erfährst, eine Vibration von einem Meister, der dann irgendwas in dein Herz in Schwingung setzt oder deinen Verstand beruhigt oder irgendetwas, ist natürlich relative Energie. Eine Reaktion von einem... Ja, es ist irgendwas im Traum resoniert durch eine Reaktion, reagiert die andere Reaktion in einem Schwingungsfeld. Das heißt aber nicht, dass das die Wahrheit ist. Aber du nimmst natürlich an, dass das wäre jetzt das. Das ist jetzt das. Weil es so besonders ist und so, der Trick ist so besonders und nie da gewesen. Ich habe den noch nie erfahren. Das muss es sein. Das ist so außergewöhnlich und so kraftvoll. Und so, boah, ich kann das nicht. Und weil ich das nicht kann, muss es das sein. Boah. Ja, das, diese Falle, die ist so perfekt. Da kannst du nicht reintreten. Du willst immer, nein, aber... Ah. So wie diese, halb zog sie mich, halb sank ich weg. Ich kann immer wiederholen, das ist die Falle, die du dir selbst gestellt hast, irgendwann mal. Du als, was mal, dieser absolute Träumer, sobald du dein wach wirst, dein, im ersten Augenblick ist deine ganze Verwirklichung schon verwirklicht. Du kannst nichts mehr daran ändern. Diese Blaupause, die schon längst da war, die ist in deinem Dasein als Parabrahman schon längst im Potenzial vollkommen perfekt. Und sobald du anfängst, dich zu realisieren, die erste Wachheit erfährt, ist schon alles passiert. Du kannst nur noch erfahren, was schon längst passiert ist. Auch als das, was du bist. Der Traum ist vollkommen fertig. Auch diese Falle ist schon perfekt geträumt. Und dass du reinfällst oder nicht reinfällst, was immer passiert, ist schon längst fertig. Aber du verarschst dich noch niemals. Du kannst nicht anders. Diese Hilflosigkeit dessen, was du bist, du kannst dich nicht anders erfahren, als wie du dich erfährst. Das Nächste wird das Nächste sein. Und was immer es ist. Es gibt da kein Schuldigen drin. Oder Unschuldigen, das ist das Schöne. Weder Schuld noch Unschuld. Du bist einfach das, das sich so realisiert. Und schon in deinem Potenzial war alles fertig. Und jetzt der nächste Moment ist einfach nur das Erscheinen des nächsten Momentes, was als Potenzial schon vollkommen da war. Also, was kannst du anderes tun, als das zu genießen, was du bist? Weil es gibt da nichts mehr zu tun. Du bist der faulste Sack, wo es noch niemals eine Sonne gibt. Wenn es unter der Sonne wäre, wäre es ja schon wieder schlecht. Du bist der faulste Sack an sich. Darum nennt man in Indien den Jnani, the laziest of the laziest. Also der faulste der Faulheit. Es ist die Faulheit selbst, der nie etwas getan oder nicht getan hat. Also der sogenannte Wissende, der weiß nie etwas oder weiß etwas nicht. Weder tut er oder tut er nicht. Weder noch. Dieses Neti-Neti ist sein absolutes Dasein. Weder noch. Und das ist die Natur, dein natürlicher Zustand. Da ist nie etwas passiert, da ist nie etwas gekommen, da wird nie etwas gehen. Da ist das, was du bist, das, was es ist. Und das ist weder vollkommen noch nicht vollkommen. Da gibt es gar keine Idee von Vollkommenheit oder Absolutheit. Aber das ist die Natur von Absolutheit, die gar keine Idee von Absolutheit hat. Also was ist da zu tun? Tut. Da kommt wieder der Krankenwagen. Ich sagte, meistens ist die Leiche die letzte Schleuder. Ich kann nur darauf hinweisen, dass auch diese Meister-Schüler-Sachen, den ganzen Traum, dass du eine Mutter scheinbar hattest, dass du geboren bist, alles das gehört zu dem Traum dessen zu, was du bist. Und alles das ist, wie es, er würde sagen, wie es ist. Ich würde sagen, alles Schmarrn, aber macht auch nichts. Du hast hier nichts zu gewinnen, das ist das Wesentliche. Weder zu verlieren, noch zu gewinnen. Du wirst durch keine Erfahrung mehr oder weniger. Das ist das, wenn überhaupt, Wesentliche deiner Natur, die nie vermehrt oder vermindert werden kann. Durch keine Art und Weise, wie immer du dich erfährst oder realisierst, wirst du realer. Die Realität dessen, was du bist, das, was Realität ist, wird nicht realer durch irgendeine Erfahrung oder Nichterfahrung, egal wie hoch, tief oder breit oder schräg sie ist. Und was ist der Interesse? Warum? Das Interesse ist schon längst geträumt. Du kannst das Interesse nicht erfahren. Du kannst den Interessierten nicht erfahren, das Interessieren und das, was an dem er Interesse hat, nicht erfahren. Alles das ist schon geträumt. Das ist einfach Aspekte von dem, was du bist, in allen unendlichen Möglichkeiten deiner Realisation. Es gibt kein Verhindern. Das Einzige, ich kann nur hinweisen, ob es jetzt anders wird oder nicht anders wird, es macht dich wieder nicht mehr oder weniger. Deine Natur ist nicht vermehrbar oder verminderbar. Und das, was jetzt denkt, es würde vermehrt sein, ist eh ein Schmarrnkopf. Dieses Phantomgebilde, was von mehr oder weniger lebt, dieser Habende, Besitzende, der immer denkt, er müsste mehr haben, das wird immer da sein, als Erfahrung. Aber das, was das erfährt, wird durch die Erfahrung eines Erfahrenen, der sich als mehr oder weniger erfährt, doch nicht mehr oder weniger. Wovon träumen wir denn nachts? Was wir am Tag nicht erreicht haben. Habe ich gehört. Na. Also ich sage nicht, dass irgendetwas schlecht ist. Ich sage, dass alles schlecht ist. So, da rechnet, da, mit sowas rechnet immer keiner. Dann, oh, einmal ist so ein, werden sie wach. Pop, ach ja. Nee, wenn alles eben dieser Mist ist, also ich nenne diese dieser absolute Scheißtraum, wo du immer nur dich scheiße erfährst. Du fühlst dich schlecht im Traum. Der Traum ist immer eine Erfahrung von ungenehm, unangenehm. Dasein ist keine Erfahrung von angenehm. Angenehm ist die Abwesenheit. Das ist angenehm. Anwesenheit, unangenehm. Peng. Und jetzt? Warum halt? Die Anwesenheit ist immer Zweiheit. Ist immer die Erfahrung von Getrenntheit und Relativheit. Anwesenheit ist schon relativ. Und es ist darum, es ist nicht angenehm. Egal wie es ist. Es ist mehr oder weniger unangenehm. Du sagst schon, ich bin gesund, wenn du dich nicht spürst. Wenn du den Körper nicht spürst, sagst du, ich bin gesund heute. Sobald du irgendwas spürst, oh, irgendwas muss da sein. Ja, dann ist, sobald du was spürst, sobald du einen Gedanken, wenn du irgendwas fühlst, oh, war da was? Das ist immer unangenehm. Aber wenn es immer unangenehm ist, es wird immer unangenehm bleiben, was soll's? Aber die Idee, dass es irgendwann mal angenehm haben wirst, das ist ja die Erleuchtungsidee. Und das wird nicht stattfinden. Es wird immer unangenehm sein. Die relative Erfahrung wird immer relativ sein. Und die ganze Verwirklichung ist eine Erfahrung von Relativität. Wo der Verwirklichende getrennt ist von dem, wie er sich verwirklicht. Es geht nicht anders. Das ist die Art und Weise, wie du dich verwirklichst. Was wirst du machen? Der Seher wird immer getrennt sein von dem, was er sieht. Du wirst dich immer erfahren als Vater, Geist und Sohn. Das Gewahrsein, das Bewusstsein und das Unbewusstsein der des Gewahrseins, Vatergebilde, des Ursprungs, der Quelle und dann der Geist als raumgleicher Geist, als was immer, als Raum und dann dieser Körperinformation von was, was immer Information sein kann. Alles das wird da sein, in der Verwirklichung. Aber nichts von dem wird dich wirklicher machen oder unwirklicher. Also du hast hier nichts zu gewinnen oder zu verlieren, das ist der Hinweis. Nichts macht dich halt. Nichts macht dich aus, also es sollte dich auch nichts anmachen. Aber das ist schwer. Da fangen wir wieder an bei dem Ersten. Das Gewahrsein macht, wenn das Gewahrsein dich anlacht, das ist schwer zu widerstehen. Da fällst du immer wieder drauf rein. Ich möchte so gerne ins Absolute das mal erfahren, aber es geht ja nicht. Das Absolute möchte sich Absoluter erfahren. Was für ein Wahnsinn. Diesen Wahnsinn kann keiner erklären, wo dieser Verrücktheit herkommt, dass das, was absolut ist, das absolute Ich, sich absolut erfahren möchte, als wenn irgendeine Erfahrung absoluter wäre als die andere. Es gibt nur die Absolutheit, die sich in absoluten Erfahrungen erfährt. Ja, das ist anscheinend so wenig gut. Ne? Ja, für dich ist es nicht gut genug und das macht dich halt zu deinem Übergott, der denkt, es müsste besser werden. Du möchtest etwas klären. Du möchtest eine Klärwerk. Kläranstalt. Manche nennen sich dann auch Klärchen. Oder Clara, von Clara. Erstmal ist man Clara und dann wird man wieder Klärchen. Man kommt zumindest aus der Anstalt. Klärwerk. Ach Gott, oh Gott. Ich fange wieder an. War ich so schön da. Ja? Tja, Snake Charmer, Schlangenbeschwörer. Also das ist wie eben Eva die Schlange dann eben dich verführt mit zu etwas zu tun, was du normalerweise nicht tun würdest. Und dieser Raum verführt nun mal den Lingam, das erste Licht Shivas, in dem es den Raum ausleuchten möchte. Und in dem es versucht, den Raum auszuräumen, was die Eva ist, ist eigentlich der raumgleiche Geist. Lingam ist Adam, dieser Archetyp vom Licht, von der erste Shiva, Gewahrsein, und dann kommt der raumgleiche Geist als Eva, und dann möchte das Licht den Raum erleuchten. Und indem es erleuchten will, findet es das Ende nicht und schafft alle möglichen Vibrationen von Licht. Die erfährst du gerade hier. Mehr ist es nicht. Immer nur. Du hast eben gesagt, genieß es doch einfach. Und dann später war, oder vorher, egal, der Traum ist schon längst geträumt. Ja, das ist doch die Stille. Wenn es schon geträumt ist, kannst du nichts mehr verändern. Das ist Enjoy. Kann ich auch nicht verändern, ob ich plötzlich in der Lage bin. Ja, aber dann musst du auch das Nicht-Genießen genießen. Dann bist du das, was alles genießt, sich selbst genießt. Im Genießen und im Nicht-Genießen. Das macht keinen Unterschied. Wenn das Genießen schon da ist und das Nicht-Genießen genauso, dann genießt es, weil es wechselt ständig zwischen Genuss und Nicht-Genuss. So kommt es nun mal. Du verwirklichst dich nun mal im Gut und Böse oder Genuss und Nicht-Genuss. Hell und Dunkel. Gut, was auch immer. Du kannst nicht das eine oder das andere haben. Also wenn das eine da ist, wird das andere auch da sein. Und du verwirklichst dich nun mal in beiden, in den Polaritäten. Mehr ist nicht. Und du kannst dich nicht genießen. Du bist der absolute Genießer. Du genießt immer den relativen Genießer, das Genießen oder das Nicht-Genießen, wie auch immer. Du kannst gar nicht nicht genießen. Du kannst dich nicht selbst verwirklichen. Und Selbstverwirklichung ist dieses Satchitananda. Da ist Selbst, Wissen und Glückseligkeit sich realisierend in allem, was ist. Es kann gar nicht anders, weil die Natur Glückseligkeit ist, kann es sich nur in Glückseligkeit realisieren. Mehr ist nicht. Und Wissen kann sich nur als Wissen realisieren. Auch wenn es sich als Unwissenheit erfährt, ist auch die Unwissenheit Wissen. Es gibt nur das Wissen. Also aus Wissen kommt nur Wissen. Die Natur des Wissenden ist Wissen, dass die Natur des Wissens ist Wissen und die Natur des Gewussten ist Wissen. Alles das ist Wissen. Oder Leben. Und wenn ich sage, du kannst dich nicht genießen, sei das. Das kannst du nicht sein. Und der Rest wird dich nicht satt machen. Die Sattheit zu sein ist die Sattheit, aber nicht, du wirst nie satt werden. Da gibt es kein Werden drin. Du wirst nie satter sein, als du bist. Satt ist satt. Selbst ist selbst. Nicht mehr oder nicht weniger. Also sei nie mehr oder weniger. Sei im Mehr nicht mehr und im Weniger nicht weniger. Sei das, was eben nicht irgendeine Konsequenz durch irgendetwas hat. Was immer du erfährst. Naja. In diesem Unsinn, in diesem Sinne. Überstunde? Nee. Dann gutes Horn vom Nageln. Bis morgen um 1. Um 1? Oh Gott, oh Gott. Da geht's weiter.